Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. In dieser Episode geht es um Raketentriebwerke, ein Thema, das mir schon lange am Herzen lag. Ich war am 8. November diesen Jahres in Lampolzhausen bei Heilbronn, mitten im Wald. Da hat das DLR einen Standort, das sich dort um Raketentriebwerkstests kümmert. Schwerpunktmäßig um Tests von den Ariane-Triebwerken und um Tests von kleineren Satellitentriebwerken. Ich habe mich da mit Klaus Schäfer unterhalten, der ist dort stellvertretender Direktor. Und wir haben uns über Grundlagen von Raketentriebwerken unterhalten, Feststoff-, Flüssig- und Hybridantriebe, Herausforderungen bei der Konstruktion und dann natürlich auch, wie das Ganze getestet wird. Wir haben wieder zwei Teile, ein ausführliches sozusagen Theoriegespräch im Büro und dann noch ein bisschen Impressionen von den Prüfständen. Bevor es dann losgeht, noch kurz eine Anmerkung. Wie ihr ja bestimmt mitgekriegt habt, hat Google ein Konkurrenzprodukt zu Facebook gestartet namens Google Plus. Und wenn ihr auf Google Plus nach Omega Tau Podcast sucht, werdet ihr eine Brandpage finden, also eine Seite wie die Facebook-Fanpage, die eben Omega Tau repräsentiert. Da wird man eben auch die üblichen Ankündigungen machen und ihr könnt dem Ganzen folgen. Das heißt, wenn ihr eben keinen Bock mehr auf Facebook habt, sondern mehr Google Plus zugeneigt seid, dann könnt ihr uns jetzt da eben auch beglücken. Ich habe übrigens mittelfristig auch vor, mal die Aufzeichnungen, die wir machen, dort live zu streamen und dann über den Chat von euch auch Fragen dann während dem Interview zu ermöglichen. Werde ich da dann auch verkünden, ist aber noch nicht organisiert. Muss ich mal sehen, ob und wie ich das hinkriege. Gut, soviel zur üblichen Einleitung. Wir starten damit, dass sich unser Gast vorstellt. Viel Spaß! Also mein Name ist Klaus Schäfer, ich bin hier stellvertretender Direktor. Bin seit 1988 hier am Standort DLR tätig, hatte zuvor ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart absolviert, mit dem Diplom-Ingenieur abgeschlossen und habe eigentlich hier einige Prüfstände, den Aufbau und den Betrieb mitgemacht. Hatte angefangen als einfacher Prüfstandsingenieur, Versuche durchzuführen und habe dann ab Mitte der 90er Jahre die Abteilung für Anlagenentwicklung übernommen, habe dann die ersten kleineren Prüfstände gebaut und bin heute Leiter vom Engineering und stellvertretender Direktor. Und das letzte große Projekt war eigentlich der Höhensimulationsprüfstand für das neue Oberstufentriebwerk Vinci, der Ariane 5. Mhm. Da können wir vielleicht dann nachher noch ein bisschen im Detail drüber reden, was ja. Ein Höhen, und also ich gehe mal davon, da geht es um Druck und ja, Abgas genau. Und so. Ne? Aber da können wir dann später drüber reden. Generell soll es heute gehen um Raketentriebwerke, Raketenantriebe. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir mal damit anfangen, dass wir uns mal grundsätzlich überlegen, wie so ein Raketenantrieb funktioniert. Ja gut, ein Raketentriebwerk, erstmal muss es im Weltall funktionieren. Das heißt, ich muss alles mitnehmen, das ich brauche, um voranzukommen. Das heißt, im Wesentlichen habe ich eine Energiequelle, ob das jetzt eine Verbrennung ist oder eine andere Energiequelle. Und ich muss irgendwo Impuls erzeugen. Das heißt, ich muss irgendwo Masse beschleunigen, auf Geschwindigkeit bremsen, durch eine Düse ausströmen, um mich überhaupt fortzubewegen. Flugzeugtriebwerk hat ja meistens nur den Treibstoff dabei, wird getragen durch die Flügel und der Sauerstoff wird ja angesaugt. Das heißt, das Flugzeug muss nicht alles mitnehmen, sondern hat nur einen Teil des Vortriebs an Bord. Und den Sauerstoff braucht es für die Verbrennung? Ja. Normalerweise hat man in einem Raketentriebwerk, also einen Oxidator und einen Brennstoff, und die verbrennen zusammen und erzeugen die benötigte Energie, um nachher diesen Antrieb, diesen Impuls zu erzeugen. Also das Grundprinzip ist so Aktio gleich Reaktio. Ich schmeiß ja. Hinten was ganz schnell raus. Ja. Das ist nicht so besonders schwer, aber sehr schnell. Und dafür wird das besonders Schwere, die Rakete, in die andere Richtung beschleunigt, üblicherweise etwas langsamer, als der Treibstoff ausstößt. So. Ja, üblicherweise ist Impuls ja Masse mal Geschwindigkeit. Genau. Also muss ich Masse mit möglichst hoher Geschwindigkeit ausstoßen. Dann bewegt sich die meistens größere Masse der Rakete mit etwas kleinerer Geschwindigkeit in die andere Richtung. Genau, ja. Das heißt, ein Flugzeugtriebwerk, Düsentriebwerk hat eben auch den Vorteil, dass es die zu beschleunigende Masse aus der Umgebung ansaugen kann. Ja, ein Flugzeugtriebwerk saugt große Mengen Luft an. Ein Teil der Luft wird zur Verbrennung benötigt, um einfach die Turbine anzutreiben, also um Energie zu haben. Der größte Teil der Luft wird einfach nur beschleunigt über den Fan und dient dann zum Vortrieb des Flugzeuges. Und die Tatsache, dass man da was verbrennt, statt andere Arten der Beschleunigung sich vorzustellen, liegt einfach daran, dass es der effizienteste Mechanismus ist? Oder also gibt es da andere Ideen auch, dass man irgendwie nicht verbrennt, sondern irgendwas anderes tut? Ja, im Wesentlichen liegt es ja an den Düsen. In der Düse muss ich quasi Energie umwandeln in Impuls. Mhm. Wenn ich jetzt hohe Temperatur habe, eines Gases, eines Stoffes, kann ich den in der Düse entspannen und in Geschwindigkeit umsetzen. Mhm. Deswegen verbrennt man meistens was, um eine Energie, um eine Temperatur zu haben, die ich dann benutzen kann, um in der Düse zu entspannen. Der Treibstoff kühlt ab, die Energie geht in Geschwindigkeit, Energie, mhm, und ich habe am Ende der Düse dann den Impuls. Okay. Mhm. Eigentlich ein relativ einfaches Prinzip, so. Ja. Und die Schwierigkeiten liegen dann wahrscheinlich wie immer im Detail. Da kommen wir dann nachher sicherlich noch drauf. Mhm. Es gibt ja mal mindestens drei Arten von Raketentriebwerke: Feststoff, Flüssig und Hybrid. Ja. Wollen wir die vielleicht ganz kurz einen Überblick geben, um dann später im Detail über die verschiedenen Arten zu reden? Gerne. Also von den drei Treibstoffarten oder den drei Treibstoff- oder Antriebstechniken. Einmal die Festtreibstoffe, wie der Name sagt. Die Treibstoffe sind fest, werden gezündet und brennen dann auch in fester Form direkt ab, werden direkt gasförmig und beschleunigen. Dann die Flüssigtreibstoffe, die sind flüssig, werden meistens über Pumpen gefördert in der Brennkammer und verbrennen dann da. Und die Hybridtriebwerke habe ich eine Komponente, meistens der Brennstoff, der fest ist, und habe einen Oxidator, der dann meistens flüssig ist oder gasförmig, mit dem ich dann das Triebwerk betreibe. Mhm. Die Hybriden sind eher selten, oder? Ich weiß, Spaceship One hatte das. Spaceship One hat es. Ja, die Hybriden haben meistens etwas geringeren Leistung, geringeren spezifischen Impuls. Mhm. Dafür sind sie oft dann vom Handling etwas vereinfacht oder einfacher. Es gibt also einige Projekte an Universitäten in den USA oder auch bei uns, die durchaus Hybridtriebwerke benutzen, um Höhenraketen zu betreiben, mhm, um entsprechende bis 100 Kilometer Höhe oder so zu fliegen. Ja, so klassische Sounding Rockets hoch, ja. Experimente runterfallen. Genau. Ja. Es gibt auch noch, ich meine, das Institut hier heißt hier ja Institut für Raumfahrtantriebe. Ja. Und es gibt ja noch weitere Raumfahrtantriebe jenseits der Rakete. Wollen wir da vielleicht ganz kurz erwähnen, damit wir dann einfach als Abgrenzung, was das ist? Ja, also gerne. Die zunehmende Bedeutung erreichen die elektrischen Antriebe. Das heißt, die Energie wird praktisch über elektrische Energie erzeugt und dann werden Ionen oder irgendwelche andere, mhm, Teilchen in Magnetfeldern beschleunigt, die dann auch zum Impuls führen. Dann gibt es noch eher wissenschaftliche Anwendung, einmal diese Sonnensegel, also Solar Sail, bei dem quasi die Photonen auftreffen, Impuls auslösen und auch einen Vortrieb bringen. Es wurde auch schon über nukleare Antriebe nachgedacht. Im Prinzip geht es immer darum, die Primärenergie anders zu erzeugen und den Impuls dann daraus zu holen. Wobei gerade Ionen und Sonnensegel sind ja eher was für ganz lang andauernde, sehr schwache Beschleunigungen, also im interplanetaren Raum. Ja. So von der Erde weg gibt es keine Alternative zur klassischen chemischen Rakete derzeit, oder? Also momentan werden von der Erde nur die festen Treibstoffe oder Flüssigtreibstoffe, ja, also chemische Raketen, eingesetzt. Für Lageregelungen sind zumindest auch elektrische Antriebe, ja, in der Überlegung. Und wenn Sie interstellar denken oder weiter weg, sind auch andere Antriebe denkbar. Es gab ja, gerade wo Sie gerade sagen, nuklear, da war ja mal die Idee, von der Erde aus mit nuklearen Antrieben zu starten. Ich glaube, in den 60er oder 70er Jahren war das in Amerika, aber das war natürlich auch politisch nicht durchsetzbar, glaube ich. Ja gut, man muss dann ganz offen auch nach den Risiken fragen. Genau. Und ich denke, keiner hätte gern eine nukleare Rakete wieder am Boden. Klar, naja, sicher, logisch. Wie misst man denn bei Raketentriebwerken die Leistung? Also weiß nicht, ob PS da eine sinnvolle Einheit ist. Wahrscheinlich nicht. Eher die Kilonewtons, die hinten rauskommen, oder wie misst man sowas? Ja gut, in erster Linie, wir hatten es ja von Impuls. Das heißt, das Wichtigste ist für eine Rakete natürlich der Antrieb. Welchen Impuls bringt ein Triebwerk? Und dann hat man den spezifischen Impuls. Das heißt, wie viel Masse schicke ich durch ein Triebwerk durch und welcher Impuls kommt raus? Also welcher Vortrieb? Also pro Masse dann. Pro quasi. Masse, also je energiereicher eine Masse ist, ein Treibstoff, umso mehr Impuls kann ich rausholen. Deswegen ist der spezifische Impuls, also der Schub bezogen auf die durchgesetzte Masse, eigentlich ein gängiges Maß für die Leistung. Also sprich, ein gutes Triebwerk zeichnet sich dadurch aus, dass es einer gegebenen Masse viel Energie zuführen kann, sodass der Impuls für die gegebene Masse möglichst hoch wird. Genau, also der Energieinhalt ist möglichst hoch und man muss wenig Masse nehmen, dadurch habe ich einen hohen spezifischen Impuls. Weil je weniger Masse ich mitnehmen muss, desto mehr Last kann ich letztendlich in der Rakete mitnehmen. Das ist ja immer so das Problem, ne? Ja, wenn Sie sehen, also ich habe ein Kilogramm Treibstoff, dann die Energie, die da drin steckt, brauche ich ja nicht nur, um die Rakete fortzubewegen, sondern auch das Kilogramm selbst hochzubringen. Ja. Und aus dem Grund, je leichter quasi oder je mehr Energie da drin ist, umso effektiver wird das Ganze. Kann man diesen spezifischen Impuls, der wird, glaube ich, in Sekunden gemessen, weil da irgendwie die Einheiten so sich verändern, dass hinterher nur noch Sekunde übrig bleibt, ist irgendwie so eher unintuitiv. Ja, also wenn man Newton praktisch pro Kilogramm mal Sekunde und dann kann man kürzen und dann kommt Sekunde raus. Kann man das irgendwie, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, ich meine, wenn Sie jetzt sagen, irgendwie das Triebwerk hat einen spezifischen Impuls von, weiß ich nicht, 8000, da gibt es irgendeine Zahl, bei der das ungefähr ist. Das sind 460, sind bei Wasserstoff, Sauerstoff. Ja, ja, das sind also, wenn ich praktisch, wie Sie schon sagen, es ist die Ausströmgeschwindigkeit, mal ein Kilogramm Masse, also in dem Fall die verbrannte Masse, also Molekulargewicht der Abgase. Und diese Größe bringt dann den spezifischen Impuls. Kann man das irgendwie sinnvoll in sowas PS-mäßiges umrechnen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was für eine Leistung solche typischen, weiß ich nicht, Ariane 5, untere Stufe oder so, kann man das irgendwie fassen? Ja, also wenn man nicht auf die Leistung geht, sondern einfach auf die Energie, also das heutige zentrale Triebwerk der Ariane 5, das sogenannte Vulcan 2 Triebwerk, hat circa 120 bis 130 Tonnen Schub. Und das entspricht ungefähr auch einer thermischen Leistung von 3 Gigawatt oder 3 Millionen PS rund. Okay. Also wir kennen in diesen Raketenbrennkammern einen der größten Energiedichten, die es so gibt. So eine Brennkammer ist vielleicht einen Meter hoch, einen halben Meter Durchmesser. Und da drin werden diese 3 Millionen PS umgesetzt. Das heißt, die Energiedichte ist unheimlich hoch. Und da steckt natürlich auch die Herausforderung, die technologische, dies zu beherrschen. Ja, ja. Wie misst man dann die Effizienz oder den Wirkungsgrad von so einem Triebwerk? Ich meine, eigentlich hängt das doch eigentlich sehr stark an dem Impuls dann auch wieder. Da habe ich ja schon. Der spezifische Impuls, was auch eingeht, ist natürlich das Gewicht des Triebwerkes. Also man bezieht dann teilweise auch nochmal den Schub auf das Gewicht des Triebwerkes. Ja. Dann gibt es natürlich Systemaspekte, also nicht nur das Triebwerk, sondern die gesamte Rakete wird betrachtet und entsprechende Missionsanforderungen muss die Rakete natürlich auch optimiert werden. Ja. Und je nachdem, ob ich jetzt eine Rakete habe, die geostationär fliegen soll oder vielleicht nur zur Raumstation oder nur in 100 Kilometer Höhe, um vielleicht Wetterbedingungen zu messen, das sind alles andere Anforderungen. Je nach Anforderungen der Rakete werden auch die Triebwerke entsprechend ausgewählt und verwendet. Da gibt es ja auch diese berühmte Raketengleichung, die irgendwas darüber aussagt, wie effizient, ich weiß gar nicht so ganz genau, also wie viel, keine Ahnung, Sie wissen es bestimmt besser. Also außerwendig sind die Gleichungen schwierig, aber es gibt eine Tsiolkovsky-Gleichung, die also aussagt, wie effektiv praktisch die Rakete oder welcher Wirkungsgrad die hat. Da kommt auch die Startmasse rein, es kommt die Masse rein, die an Treibstoffe mitgeführt wird und verbrennt, also Strukturgewichte. Ja. Geschwindigkeit, das kommt alles rein und daraus kann man dann praktisch mit Hilfe dieser Gleichung verschiedene Raketen vergleichen, schauen, welche die beste Effektivität hat. Was da ja auch dann immer reinspielt, ist dieses ganze Prinzip der Mehrstufigkeit, dass man eben sagt, irgendwann mal schmeiße ich mal einen ganzen großen Brocken von sinnloser, leerer Masse weg, damit dann einfach das Verhältnis zwischen Schub und noch vorhandener Masse sich günstiger entwickelt. Ja, die ideale Rakete hätte ja keine Strukturgewicht, sondern nur noch Treibstoff. Das geht natürlich nicht. Ja. Aus dem Grund versucht man durch die Stufung möglichst das Strukturgewicht zu reduzieren und nicht benötigte Masse mehr einfach abzuwerfen, um dann wieder effektiver zu sein. Ja. Das heißt, die meisten Raketen werden dann auch gegen Ende ihrer aktiven Phase, also während das Triebwerk noch brennt, schneller beschleunigen, weil das Strukturgewicht leichter wird, weil schon viel vom Treibstoff verbrannt ist. Also die Treibstoffmasse wird leichter, weil schon viel verbrannt ist, Strukturgewicht ist konstant und damit... Oder wird weggeworfen. Oder wird weggeworfen und sie wird schneller. Ja. Also ist auch von der Brennphase her. Dann kommt es noch auf die Mission, also auf den Flug selber an. Am Anfang starten die Raketen ja senkrecht von der Erde weg. Das heißt, sie gehen direkt gegen die Erdanziehung an. Ja. Wenn die Rakete dann langsam in eine Umlaufbahn kommt, kommen noch entsprechende Kräfte dazu. Und es gibt auch Bahnen, bei denen die Rakete wieder ein Stück weit zur Erde zurückfällt, um Geschwindigkeit aufzuholen, um dann wieder schneller wegzukommen. Mhm. Also je nach Bahn kann unterschiedliche Beschleunigungen und Geschwindigkeiten erreicht werden. Ohne jetzt da im Detail noch lang drauf rumzureiten, aber kann man sagen, dass der größte Teil der Energie tatsächlich zur Beschleunigung und nicht zum Kampf gegen die Erdanziehung. Also ich meine, die Raketen neigen ihre Bahn relativ früh in eine horizontale Flugbahn, um quasi die Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen. Ja, also wenn man, aber man muss das ja schon vergleichen. Also zum Beispiel eine geostationäre Bahn brauche ich so 11,2 Kilometer pro Sekunde an Beschleunigung. Ja. Niedere Umlaufbahnen haben dann teilweise 6-7 Kilometer pro Sekunde. Und das sieht man schon, also der Anteil der Gravitation ist doch recht hoch. Mhm. Weil selbst für die niederen Umlaufbahnen brauche ich schon 2/3 dieser Beschleunigung im Vergleich zu der geostationären Bahn. Mhm. Also die Erdanziehung ist schon der größte Faktor, den ich mehr oder weniger überwinden muss. Okay. Das heißt, es wäre günstig, wenn man interplanetare Reisen plant, die von der ISS zu starten, weil man dann den initialen Schub nicht immer mit sich rumplanen muss. Je weiter ich weg bin von der Erde, oder der Vorteil der ISS ist auch schon die Umlaufbahn selber, die Geschwindigkeit. Hat auch die Geschwindigkeit, genau. Wir werden ja nachher jetzt noch diskutieren über Flüssig- versus Feststoffraketen, aber eine Eigenschaft, die beide Raketenarten gemeinsam haben, sind ja die Düsen an sich. Ja. Ich glaube, jeder weiß, wie so ein Raketentriebwerk von der Düsenform her ungefähr aussieht, aber jenseits von diesem ungefähr ist das nicht so ganz einfach, oder? Also auch da geht eine Menge Know-how rein in die Form von dieser eigentlichen Düse. Ja, also erstmal in die Form selber. Es gibt die sogenannte Laval-Düsen oder Windkanaldüsen, die optimiert werden, aber dadurch relativ lang sind und schwer sind. Dann gibt es sogenannte schuboptimierte Düsen, die bauen kürzer, haben deswegen andere Formen. Es gibt neue, moderne Düsen, haben teilweise 2 Glocken, also sogenannte Dual-Bell, 2 Glockendüsen. Wie muss ich das vorstellen? Das sind ja nicht 2 Düsen nebeneinander, sondern... Nein, das ist eine kleine Glocke, eine große Glocke. Also hintereinander quasi. Hintereinander und je nachdem, ob das Triebwerk jetzt gerade am Boden ist, bei einem Bauumgebungsdruck, ist nur die erste Glocke gefüllt und gibt Schub. Und wenn ich im Vakuum bin, springt es über und ich habe die große Düse, die dann Schub bringt. Mhm. Ich nutze quasi diese Anpassung aus. Da müssen wir noch mal kurz ein bisschen detailliert drüber reden. Was ist überhaupt die Aufgabe? Warum brauche ich die Düse überhaupt? Also ich kann ja einfach die beschleunigte Masse einfach so, sagen wir mal, vereinfacht gesprochen, aus irgendeinem Loch hinten rausschieben. Was ist die Aufgabe der Düse? Warum ist die Form so wichtig? Die Form der Düse ist, man möchte möglichst einen guten Schub bekommen, also einen Fortschrittsgrad. Das heißt, wenn die Abströmung der Düse sollte möglichst gegen die Flugrichtung, also möglichst ein paralleler Strahl weggehen. Das heißt, man hat einmal Divergenzverluste, wenn der Strahl quasi auffächert zur Seite. Es gibt dann sogenannte überexpandierte oder unterexpandierte Düse. Am besten, man hat immer eine angepasste Düse, ist aber bei veränderlichem Umgebungsdruck, wenn ich ins All fliege, am Boden habe ich ein Bar, im All habe ich Vakuum. Also ändert sich die Umgebungsbedingungen, das heißt auch die Ablösebedingungen in der Düse. Und um möglichst einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistung zu bekommen, gibt es verschiedene Düsen. Also Düsen am Boden werden quasi auf den Einbauumgebungsdruck ausgelegt. Düsen im All, im Vakuum, können sehr groß gebaut werden, weil ja kein Gegendruck da ist. Dann kann ich auch noch sehr viel Geschwindigkeit, Impuls rausholen, indem ich noch weiter entspanne. Okay, das heißt, die Tatsache, dass Düsen von Raketen, die von der Erde aus, also die für quasi Sea-Level gedacht sind, die sind sozusagen schlank und lang. Ja, also man spricht meistens bei Düsen auch von Flächenverhältnissen. Okay. Einmal hat man die kleinste Fläche in Düsenhals, in dem normalerweise Schallgeschwindigkeit herrscht, also gerade Mach 1, der Schall durchbrochen wird. Und dann die Düse, den Endquerschnitt, und dieses Flächenverhältnis gibt eigentlich den Expansionsgrad wieder. Ja. Und am Boden ist dieser Expansionsgrad limitiert aufgrund der Umgebungsbedingungen von einem Bar, damit ich keine Ablösung der Strömung bekomme, damit die Düse auch voll fließt, also bis zum Ende der Düse, dass ich nicht schon in der Düse Verwirbelungen, Abströmungen bekomme. Ja. Deswegen kann ich da nur bis bestimmte Expansionsverhältnisse überhaupt akzeptieren. Ah, das ist das gleiche Problem wie am Flügel, sonst wird der Druck zu gering und er kann quasi den Anstieg nicht mehr... Ja, dann kommt es zur Ablösung, zu praktisch zur Wirbelbildung und die Effektivität geht verloren, es entstehen Seitenlasten. Ja. Oben im All habe ich Vakuum, das heißt, da habe ich das nicht, da kann ich riesige Expansionsverhältnisse betreiben. Letztendlich bin ich dann durch die Struktur der Düse selbst limitiert, weil je größer eine Düse wird, umso schwerer wird sie, umso mehr Gewicht bringt sie mit. Mhm. Okay. Und das heißt, der entscheidende Faktor ist quasi der Umgebungsluftdruck, weil der ja sozusagen auf die herausströmende Masse einwirkt und damit die Form potenziell verändert. Und das ist auch dieses Problem bei den Raketen selber. Ich starte immer vom Boden weg, also bei einem Bar. Nach 10 Kilometer, 12 Kilometer Höhe bin ich dann schon auf ein paar 100 Millibar runter. Das heißt aber, ich muss die Düse immer für das Starten am Boden auslegen, damit sie da funktioniert. Und am meisten Schub bringt quasi. Und schon in 10, 15 Kilometer könnte ich eigentlich eine andere Düse dran machen, die effektiver ist. Und da behilft man sich durch solche moderne Düsen, die dann praktisch eine zweite Glocke bekommen vielleicht. Das ist aber jetzt erst noch im Forschungsstadium, das zu nutzen. Es gibt auch Düsen, die ausfahren quasi, die dann größer werden oder dergleichen. Also man versucht einfach, diese Bedingungen zu verbessern. Aber sozusagen serienmäßig in den existierenden Raketen gibt es keine verstellbaren, ausfahrenden Düsen. Also was es serienmäßig gibt, sind praktisch in USA die eine Oberstufe, das sogenannte RL-10-Oberstufentriebwerk hat eine keramische Düse. Die wird aber nicht beim Betrieb des Triebwerkes, sondern vorher ausgefahren und dann erst das Triebwerk gezündet. Das dient dazu, dass dieses Triebwerk nicht so groß ist, wenn es in die Rakete eingebaut wird. Damit baut die Rakete kürzer. Ja, okay. Es gibt aber militärische Raketen, die praktisch, zum Beispiel diese U-Boot-Raketen, die werden ausgestoßen mit kurzer Düse und während dem Flug fährt dann die Düse aus und sie haben die komplette Düse dran. Mhm. Die haben also auch schon mit brennendem Triebwerk veränderliche Düsen. Okay. Stelle ich mir dann auch interessant vor, von der strukturellen Stabilität her und so weiter. Ja, das sind also im Moment Keramikdüsen. Man muss sich ja überlegen, eine Düse hat eine hohe Beanspruchung. Wir haben also Düsen, die über 1500 Grad heiß werden, Celsius. Das hält nicht jedes Material aus, das ist auch eine Besonderheit. Mhm. Und wenn man, da gibt es schöne Videos auch von, ich glaube, das ist noch aus Apollo-Zeiten, wo man sieht, wie der Abgasstrahl dann mit zunehmender Höhe immer weiter aufplatzt. Genau, so richtig. Das ist das Typische, diese Düsen sind dann praktisch unterexpandiert und das Aufplatzen ist diese Nachexpansion. Das heißt, der Düsenenddruck ist höher als der Umgebungsdruck und sobald die Strömung die Düse verlässt, platzt der Strahl dann auf, weil ja der Druck kleiner ist. Ja, das heißt, da sollte man eigentlich noch eine länger weiter den Abgasstrahl führende Düse haben. Man könnte da eine größere Düse einsetzen, aber leider muss man am Boden starten. Klar. Geht's nicht. Wieder ein Argument für die ISS. es gibt auch diese Aerospike-Engines, wo sozusagen nicht außen etwas ist, was den Abgasstrahl führt, sondern innen sozusagen ein Negativkegel. Ja, die Aerospike-Düse hat praktisch einen Kern in der Mitte und über zwei Ringspalte wird quasi die Düse. Der Vorteil von Aerospike-Düsen ist, dass der Druckverlauf an diesem Kern ist schon niedriger gedruckt. Das heißt, die Düse hat ein Potenzial, sich an veränderlichem Umgebungsdruck anzupassen. Wenn ich ein Integral, also eine Aufsummierung über diese Aufstiegsbahn nehme, hat die etwas bessere Wirkungsgrad aufgrund dieser Form und dieser Anpassung. Mhm. Problem ist meistens die Kühlung dieses Kerns, weil der direkt im Abgasstrahl innen sitzt innen und muss intensiv gekühlt werden, damit er hält. Mhm. Weil im Falle von einer normalen Düse ist ja zumindest eine Seite der Düse normale Luft, Vakuum, was auch immer in Kontakt. Genau. Mhm. Die strahlt ab oder kühlt. Ja. Während beim Aerospike ist dieser Spike in der Mitte, dieser Körper ständig im Abgasstrahl. Ja. Ist das serienmäßig was im Einsatz? Nein, also es gab nur diese X-Flieger in den USA, die das verwendet haben, um das auszuprobieren, aber serienmäßig ist da noch nichts. Mhm. Gut, ich denke, dann können wir uns mal ein bisschen um die Flüssigtriebwerke. Ja, das ist auch unser Metier, das wir hier haben. Mhm. Ah ja, okay. Ja, stimmt, in Europa gibt es doch die Booster von der Ariane, sind fest, ne? Ja, aber nicht in, also die Booster kommen meistens aus Frankreich, Italien. Mhm. Deutschland ist im Wesentlichen in chemischen, flüssigen Antrieben unterwegs. Also dann reden wir da mal drüber. Mhm. Sie haben vorhin schon gesagt, dass es zwei Komponenten gibt für den Treibstoff, die dann in der Verbrennung zusammenführen. Was sind es üblicherweise für Komponenten, was wird da verwendet? Ja gut, das ist einmal Treibstoffe und Oxidator. Als Oxidator wird eigentlich überall weitgehend Sauerstoff verwendet, teilweise als noch H2O2, also Wasserstoffperoxid. Und bei den Treibstoffen hat man eine größere Auswahl. Da gibt es dann Wasserstoff, den wir haben, also Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerke. Mhm. Es gibt dann auch Überlegungen Kerosin, also die Russen fliegen dann mit Kerosin. Mhm. Es gibt jetzt neueste Überlegungen mit Methan zu fliegen. Gab es auch schon Triebwerke. Und eine Besonderheit sind auch diese Salinantriebe oder auch hypergole Treibstoffe. Also sind hypergol bedeutet einfach, wenn sie die zusammenbringen, reagieren die. Sie brauchen keinen Zünder. Sie müssen die nicht anzünden, sondern durch einen chemischen Prozess zünden die direkt. Mhm. Und man hat dann nicht den Aufwand, die anzünden zu müssen. Also macht einfachere und letztendlich auch sicherere Triebwerke, weil eine Komponente nicht ausfallen kann. Ja, und man hat natürlich auch die sogenannte Lagerfähigkeit bei diesen hypergolen Antriebe. Deswegen ist Salin meistens eingesetzt. Man kann die auch 10 Jahre im All mitführen, öffnet zwei Ventile, die finden sich, reagieren und der Antrieb funktioniert. Nachteil ist etwas die toxische Wirkung dieser Treibstoffe, die auch zunehmend mehr Aufwand erfordern im Umgang mit diesen Treibstoffen. Ich meine zu wissen, dass der Shuttle auch ein paar von den Dingern hat und dass die nach der Landung aufwendig abgepumpt werden. Das ist das, was der LKW abpumpt, der da sofort hinfährt. Ne? Also der Shuttle hat vorne die sogenannte Lageregelung oder dieses OMS. Das Orbital Maneuvering System. Genau, das wird mit lagerfähigen Treibstoffen betrieben. Und diese Treibstoffe natürlich, die Reste müssen abgepumpt werden. Und wenn der Shuttle kontaminiert wurde, muss es entsprechend dekontaminiert werden. Und im Falle von, sagen wir mal, klassischem Wasserstoff-Sauerstoff, da werden die in ihrer flüssigen Form mitgenommen, oder? Die würden in der Raumfahrt in der flüssigen Form mitgenommen, praktisch bei minus 250 Grad, also so 21 Kelvin beim Wasserstoff und Sauerstoff entsprechend auch, flüssig. Und das erfordert natürlich auch eine besondere Technologie der Kryotechnik, um diese tiefkalten Treibstoffe zu beherrschen. Zum einen von der Materialauswahl, aber auch von der Systeme her für Isolierung und Tanks, Fördersysteme und dergleichen. Daher kommen letztendlich auch diese ganzen Eisproblematiken am Shuttle. Ne? Also da bildet sich ja wirklich Eis am Tank und das fällt dann, wenn es dumm geht, weg. Und dann. Ja, also die Raketen sind natürlich nicht, man versucht da Gewicht zu sparen, also sind die Isolationen auf das Nötigste reduziert und dadurch, wenn sie hohe Luftfeuchtigkeit haben, bildet sich einfach Eis an der Rakete. Ja. Ein weiterer Effekt, der dann eintritt, ist, dass man die Rakete mehr oder weniger erst kurz vor dem Start betanken kann, weil man eben nicht in der Lage ist, das Ding lange kalt zu halten. Ja, also das Kalthalten bedeutet auch Verluste. Man muss ja ständig Treibstoff nachfördern, weil der Treibstoff, der verdampft, ist schwach. Also muss ich immer wieder den Tank gefüllt halten, damit ich wirklich beim Start selber volle Tanks habe, um die maximale Flugzeit zu bekommen. Ja. Das ist vielleicht ein kleiner historischer Kommentar. Das war ja damals die Innovation dann für die Interkontinentalraketen, als man dann Feststoff quasi Raketen bauen konnte, dass man die dann quasi viel schneller, ne, nachdem die anderen Gegner über den Atlantik die Raketen geschossen haben, man muss sie nicht erst tanken. Ja, wobei da ging es halt nicht im militärischen Sinne auch um diese Lagerfähigkeit. Das heißt, die verstehen unter Lagerfähigkeit, ich habe eine Rakete, die habe ich im Silo liegen, 5 Jahre. Ja. Und wenn ich sie in einer Stunde brauche, muss die funktionieren. Genau. Und das ging mit Flüssigantrieben nicht. Ja. Dann können wir vielleicht mal über die sozusagen Komponenten von so einem Flüssigkeitstriebwerk reden. Über die Düse haben wir schon geredet. Jetzt müssen irgendwie die beiden Treibstoffkomponenten zusammengebracht werden. Ja, also im Prinzip besteht so ein Raketentriebwerk einmal aus der Düse unten, dann der Brennkammer. Irgendwie muss ich die Treibstoffe in die Brennkammer bekommen. Die großen Triebwerke üblicherweise Turbopumpen. Das heißt, es sind Pumpen, die dann die Treibstoffe aus den Tanks in das Triebwerk pumpen. Wenn Sie gerade Vulcan 2, das europäische Triebwerk, bei Diane 5 sehen, mit einem Brennkammerdruck von 120, 130 Bar, brauchen Sie also Pumpen, die dann, was weiß ich, 150, 180 Bar Versorgungsdruck herstellen, damit das Ganze eingepresst wird. Ja. Und diese Pumpen müssen angetrieben werden, das sind die Turbinen. Und um die Turbinen anzutreiben, gibt es meistens jetzt gerade beim Vulcan 2 noch so einen genannten Gasgenerator. Das ist eine kleine Brennkammer, in dem quasi Wasserstoff, Sauerstoff verbrannt wird, um die Turbinen, nur die Turbinen anzutreiben, die dann wieder die Pumpen antreiben, die dann das eigentliche Triebwerk fördern. Okay. Das Ganze wird auch als Gasgeneratorseigel bezeichnet. Das heißt, das ist als so eine Art Nebenstromtriebwerk. Es wird ein Treibstoffstrom abgezweigt über den Gasgenerator, um die Turbinen anzutreiben und nicht der gesamte Treibstoff geht in die Hauptbrennkammer. Verbrennung. Was ja dazu kommt, ist ja nicht nur, dass der Druck relativ hoch sein muss, die 180 Bar, was Sie erwähnt haben, sondern auch die Masse. Also ich meine, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, Sie vielleicht schon, aber dieser komische riesige Tank beim Shuttle, der wird ja innerhalb von ein paar Minuten leer gepumpt und das heißt, diese Turbopumpen müssen auch ganz ordentlichen Durchsatz produzieren. Ja, die haben große Volumen zu fördern. Also ich kenne jetzt halt von der Janne, die hatte 300, 350 Kilo Durchsatz pro Sekunde. Wir haben also hier 600 Kubikmeter flüssig Wasserstoff und ca. 200 Kubikmeter flüssig Sauerstoff und die werden so in knapp 700 Sekunden leer gemacht beim Flug. So eine Turbopumpe hat ca. 12.000 PS, um überhaupt diese Leistung zu bringen und das Ganze zu versorgen. Diese 12.000 PS sind jetzt quasi die von dem Nebenstrom erzeugt werden, genau. Und dann das eigentliche Pumpen. Okay. Ja. Okay. Das Shuttle-Triebwerk wiederum, das sogenannte Hauptstromtriebwerk. Das heißt, der gesamte Treibstoff geht durch die Brennkammer, die Pumpen sind vorgeschaltet und dadurch in sogenannte Preburner. Und das Ganze ist natürlich vom Druckniveau noch höher, weil ich quasi von der Druckkaskade nichts abzweige, sondern alles erst durch die Pumpe muss und dann in den Brennkammer und dann durch. Diese Triebwerke haben etwas höheren Wirkungsgrad, sind aber von der technologischen Seite her deutlich aufwendiger und schwieriger zu beherrschen. Generell ist mein Eindruck, dass die zentrale Herausforderung bei den ganzen Flüssigkeitstriebwerken oder Flüssigtriebwerken in der Turbopumpe liegt, oder? Also hohe Drücke, große Masse, schnelle Drehungen. Die Turbopumpen oder dieses Powerhead oder diese Turbopumpen, Turbinen, sind die wesentlichen Bestandteile teilweise an den Triebwerken. Und mit den Turbopumpen hängt da auch sehr stark der Wirkungsgrad oder die Wirkungsweise des Triebwerkes ab. Warum heißen die Turbopumpe? Woher kommt der Begriff? Also, eine schnelle Pumpe? Mir hat eine Turbine und eine Pumpe, Turbopumpe. So, und die Turbine treibt die Pumpe an. Okay. Das heißt, im Prinzip könnte man da auch, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, einen Elektromotor installieren. Der bringt halt nur die Leistungen nicht und so weiter. Ja, also ich kenne, das sind also Turbinen, also Verdichter. Ja. Ich könnte die natürlich auch anders antreiben und sagen, ich hätte einen Elektromotor oder dergleichen, nur die Energie muss ich ja dann auch irgendwo herbekommen und mitnehmen. Klar. Logisch, dass man dann gleich die nimmt, die da ist. Aber nur vom Prinzip her, das sind eigentlich zwei getrennte Probleme. Ja. Pumpenantrieb und dann die Pumpe erzeugt den Raketenschub durch. Es gibt auch Triebwerke im Salinbereich oder Oberstufenbereich, wie das Aestus-Triebwerk. Die haben keine Turbopumpe, die haben einen niedrigen Brennkammerdruck, vielleicht 10 Bar, und werden einfach Druckgas gefördert. Einfach zwei Tanks werden ausgepresst. Diese Triebwerke haben natürlich insofern einen Nachteil, dass sie in der Schubklasse begrenzt sind. Die baut man so bis 3, 4, 5 Tonnen Schub. Und sind aber dafür in der Einfachheit deutlich besser. Ja. Ja. Wenn wir gerade noch mal kurz bei der Struktur vom Triebwerk bleiben und wir nicht hypergolische Treibstoffe voraussetzen, dann brauche ich ja auch noch irgendwas, was dann zündet. Ja, also das Einfachste, was wir haben, ist quasi eine elektrische Zündkerze quasi, die dann so eine Pilotflamme, wie in einem Gasheizer, eine kleine Flamme anzündet, die in der Brennkammer brennt und dann den restlichen Treibstoff anzündet. Das ist also dieser Zünder, der Igniter im Englischen. Und das Ganze wird über eine Zündkerze angezündet. Doch so einfach. Eigentlich. Ja, es gibt dann aber auch noch pyrotechnische Zünder. Also am Vulkan 2 wieder, bei der Ariane 5, haben wir pyrotechnische Zünder. Das sind also Treibstoffladungen, die quasi gezündet werden, auch elektrisch, die dann ähnlich wie ein Feuerwerkskörper abbrennen und die Energie dann benutzen, um das Ganze anzufahren, anzuzünden. Okay. Zunehmend die neuesten Entwicklungen gehen Richtung Laserzündung. Man möchte versuchen, mit Laser, die man in die Brennkammern einbringt, das Gemisch zu zünden. Haben wir noch irgendwelche Komponenten vergessen? Wir haben die Turbopumpe, wir haben die Düse, wir haben die Brennkammer. Ja, gut. Leitungen brauchen wir wahrscheinlich noch. Ja, also wenn man das durchgeht, man hat also einmal die Leitungen, die von den Tanks an das Triebwerk kommen. Da gibt es dann Flugventile. Es gibt Systeme, die Schwingungen verhindern sollen, also Schwingungen in der Leitung. Dann das Triebwerk selber schmeißen über ein Kardangelenk, montiert an der Rakete, weil ich ja das Triebwerk schwenken muss, um eine gewisse Navigation der Rakete, eine Fluglageregelung zu haben. Dann habe ich auch diese sogenannten Antriebsstangen, also die Struts, die das Triebwerk schwenken. Ah, ja, okay. Ich muss ja das Triebwerk dann hin und her schwenken, entweder hydraulisch oder elektrisch. Ja. Gut, die beiden Turbopumpen, den Zünder und dann natürlich noch teilweise kleinere Systeme. Einmal wird am Triebwerk auch Wasserstoff abgenommen, um vielleicht einen Tank zu bedrücken, einen Wasserstofftank. Oder es gibt Wärmetauscher, die dann Helium erwerben, um praktisch Druck zu haben für Steuerdruck und dergleichen in der Rakete. Da hat es dann Wärmetauscher am Triebwerk dran. Es gibt also so kleinere Sekundärsysteme, die auch noch am Triebwerk angebracht sind. Was ich auch gemeint haben, mal irgendwo gelesen zu haben, ist das auch beim Shuttle, dass der Treibstoff vorher um die Düse herumgeführt wird, um den Treibstoff zu erwärmen oder wahrscheinlich auch um die Düse zu kühlen. Ja. Also der Wasserstoff dient dazu, im Wesentlichen die Brennkammer zu kühlen und teilweise auch noch vom Expansionsteil der Düse, also die hochbelasteten Teile zu kühlen. Das heißt, der Treibstoff wird mit tiefkalten Temperaturen eingebracht, erwärmt sich dann und wird dann eingespritzt in die Brennkammer. Ohne diese Kühlung könnte man diese Brennkammer nicht betreiben, die würde durchbrennen. Also der Wasserstoff ist ein sehr gutes Kühlmedium. Wenn Sie sich aber vorstellen, was das bedeutet, ich fange an, ein Triebwerk runter zu kühlen vor der Zündung, habe dann diese 20, 30, 40 Kelvin, dann zünde ich, dann bekomme ich 3000 Temperatur, Verbrennungstemperatur, nach Brennschluss kühle ich wieder ab. Also so ein Triebwerk wird sehr starken thermischen Belastungen unterworfen. Wenn man sich dann dran denkt, Space Shuttle ist ja ein wiederverwendbares Triebwerk, ist natürlich sehr aufwendig zu sehen, wie so ein System dann mehrfach verwendet werden kann. Mhm. Aus was für Materialien sind dann so typischerweise die Düse und die Brennkammer? Sie haben vorhin Keramik in dem einen Extremfall erwähnt. Das sind jetzt die neuesten Düsen, teilweise Keramik. Brennkammern sind in Kupferlegierungen mit hoher Wärmeleitfähigkeit, die teilweise durch so einen Nickelmantel verschlossen werden über Galvanik. Dann hat man in den Düsen metallische Düsen, teilweise mit irgendwelchen hochfarbenfesten Stählen, teilweise Kobaltstahl oder irgendwelche andere Stähle, die dann einfach diese Temperaturen aushalten. Inconel, solche Dinge. Mhm, ja, mal gehört, Aber das sind dann, wie soll ich sagen, Zusammenspiel zwischen den Möglichkeiten der Kühlung, dem Material, der Fertigung. Mhm. Klassischer Fall von Systems Engineering. Es muss halt alles irgendwie zusammenpassen und in der Gesamtheit entsteht dann die Lösung. Wie kann ich denn so ein Triebwerk, kann man so ein Triebwerk regeln? In welchen, kann man das runterfahren auf 10% des Schubs oder Vollgas? Wie? Ja, also es gibt Triebwerke, die man deutlich regeln kann. Bekanntes Triebwerk war damals bei Apollo-Zeit das Mondlander-Triebwerk. Das wurde ja sogar per Hand, ich glaube zwischen 30% und 100% oder sowas geregelt. Mir hat auch heute Triebwerke, die während der Missionsanforderungen geregelt werden können. Das heißt, beim Aufstiegsbahn werden teilweise Triebwerke in bestimmten Leistungsbereichen geregelt. Mit Turbopumpen ist es teilweise schwierig, aber es geht. Während die Turbopumpen haben in bestimmten Bereich halt ihren Maximum an Wirkungsgrad und ihre Fähigkeit zu funktionieren. Besondere Anforderungen sind natürlich an Landetriebwerke. Also wenn ich jetzt irgendwo landen möchte auf dem Mond, wie damals in Apollo-Zeiten oder woanders, brauche ich Triebwerke, die sehr stark regelbar sind, um einfach diese Landemanöver fliegen zu können. Mhm. Und diese Regelung wird meistens über Variationen der Drücke, der Versorgungsdrücke oder wenn ich vorhin erzählt habe, dieser Gasgenerator, wenn ich da Energie rausnehme, nehme ich aus der Turbopumpe Energie raus, kann ich regeln. Es gibt auch andere Ansätze über Einspritzelemente, die entsprechend regelbar sind oder dergleichen. Aber ist eins der Herausforderungen an die Triebwerke selber, sowas überhaupt hinzukriegen. Wo liegt da die Problematik? Also ich meine, einen Automotor, den kann ich in der Drehzahl relativ flexibel regeln. Gut, es gibt eine Mindestdrehzahl, sonst dreht er wahrscheinlich nicht mehr rund. Was ist das Problem bei Raketentriebwerken? Also bei Raketenbrennkammern, die neigen dann teilweise zu Schwingungsproblemen. Also wenn ich den zu weit runter regle, dann bekomme ich praktisch über die Einspritzung, über die Kupplung des Einspritzkopfes mit der Brennkammer, bekomme ich dann Schwingungen, Brennkammerschwingungen, die dann schwer zu beherrschen sind. Dann auch diese Turbopumpenmaschinerie, die Versorgung. Da ist nicht ganz so einfach wie beim Automotor, die Drehzahl zu regeln, sondern hier muss ich schon mehrere Dinge beachten, um so ein Triebwerk in der Leistung zu verändern. Dann auch der Wasserstoff ist ja, haben wir gerade gehabt, da zur Kühlung der Brennkammer eingesetzt. So. Wenn ich den Wasserstoffmassenstrom reduziere, reduziere ich die Kühlung. Wenn ich aber immer noch eine Verbrennung drin habe, brauche ich trotzdem noch eine Kühlung. Also hier sind Dinge zu beachten, wie ich den Thermalhaushalt auch mit der Regelung verbinde. Okay, ja, weil sozusagen der Massenstrom mehrere Dinge tut, nicht nur, okay. In welchem Bereich ist so ein Ariane Vulkan 2 Triebwerk regelbar? Ist es überhaupt regelbar? Also wir haben hier das Vulkan-Triebwerk schon so 70% Leistung geregelt. Wir haben Triebwerke wie die neuen Oberstufentriebwerke, die noch deutlicher in der Leistung regelbar sind. Aber letztendlich werden Triebwerke entsprechend einer Spezifikation, einer Vorgabe entwickelt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte ein Triebwerk haben, das so ein Ländertriebwerk zwischen 10% und 90% regelbar ist, dann wird entsprechend das Design angepasst. Muss man halt Kompromisse beim Wirkungsgrad dann zum Beispiel machen. Dann haben wir Kompromisse beim Wirkungsgrad, genau. Ja. Ich meine, die meisten Triebwerke, muss man ja realistischerweise sagen, sollen ja doch eher möglichst viel Schub bringen und dann ist die Regelung vielleicht gar nicht so entscheidend. Also bei einer Rakete nach oben hat man weniger Regelung. Das wird jetzt zunehmend bei Oberstufen wichtig, weil es gibt jetzt die Anforderung, dass die Oberstufen wieder Deorbiting machen müssen. Also man möchte einfach vermeiden, dass noch mehr Weltraumschrott quasi oben bleibt. Die neuen Oberstufen müssen alle wieder aus der Bahn nach unten gebracht werden. Und das kann ich natürlich mit wenig Schub auch machen. Und wenn ich da regeln kann, spare ich mir Treibstoffe, die ich mitnehmen muss. Ich habe mehr Wirkungsgrad in der Rakete, weil nachher das Triebwerk auf einen niedrigen Punkt gefahren dieses Deorbiting-Manöver machen kann. Sonst müsste er quasi mit Vollgas brennen, nur um den blöden Deorbit zu machen, muss ich mehr Treibstoff aufheben. Ja. Ja. Also da wird es jetzt wieder interessant, dass man die Oberstufen regelbar macht. Und ein separates Triebwerk nur deshalb mitzuführen, ist ganz offensichtlich ein Problem, wirkungsgradmäßig von der Gesamtrakete. Genau, wieder neues System, neue Versorgung, klar. Alles. Ja, schlecht. Ja. Wie messe ich denn die aktuelle Leistung von so einem Triebwerk? Einfach durch den Durchfluss? Oder? Ja, also die typischen Parameter, die wir haben, ist der Durchfluss, die wir gemessen, also wie viel Treibstoffe gehen in ein Triebwerk rein. Dann messen wir an den Schub zum Beispiel bei den Oberstufentriebwerken. Im All? Am Prüfstand. Ah, im, okay, gut. Klar. Wir haben am Prüfstand eine Schubmesseinrichtung und messen da den Schub, den Durchsatz. Wir kennen den Umgebungsdruck und können dann daraus den spezifischen Impuls des Triebwerkes berechnen. Okay, ich meinte jetzt mehr, wenn ich so ein Triebwerk regeln möchte, im Einsatz, im Weltraum, dann muss ich ja wissen, was hat es von aktuellem Schub und da kann natürlich... Ja gut, ich habe Sensorik an Bord, ich kann die Beschleunigungen messen, ich kann die Geschwindigkeiten messen, daraus kann ich natürlich sehr gut berechnen. Ja. Wenn ich so ein Triebwerk anlassen will, ich weiß, dass bei Düsentriebwerken ist es so in Anführungszeichen ein Problem, ich muss erstmal das Ding drehen und dann irgendwann Sprit einspritzen. Ist es bei Raketentriebwerken auch ein Problem oder wird da einfach nur Gas rein im wörtlichen Sinne und dann zünden? Nee, also bei den kryogenen Treibstoffen ist es kein Problem, aber ich muss nicht an gewisse Randbedingungen halten. Diese Turbopumpen würden nicht funktionieren, wenn der Treibstoff nicht flüssig ist. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben tiefkalten Wasserstoff und müssen Sie zum ersten Mal die Strukturen abkühlen. Sie müssen also diese Turbopumpe erstmal auf sehr niedrige Temperaturen bringen, damit sie auch funktioniert, damit sie keine Kavitation, also keine Gasbildung in der Turbine, in der Pumpe bekommt. Und erst wenn die Temperaturen passen, können wir überhaupt das Triebwerk zünden und hochfahren. Okay. Mhm. Und also bei kryogenen Triebwerken haben wir eine gewisse Vorlaufzeit, bis die kalt sind, um sie überhaupt betreiben zu können. Mhm. Das Ganze gilt natürlich auch, wenn ich wieder zünden möchte oder dergleichen. Mhm. Aber dann spritze ich einfach nur Gas ein und zünde und... Triebwerke, Salintriebwerke, also die Lageregelungstriebwerke oder auch das Oberstufentriebwerk Aestus, ist ein druckgasgefördertes hypergoles Triebwerk. Das kann ich einfach direkt wieder zünden. Das ist auch in 70 Millisekunden auf Leistung. Mhm. Okay. Während die Turbopumpentriebwerke brauchen doch eine gewisse 1, 2, 3 Sekunden, bis sie hochlaufen. Und da gibt es dann keine, sagen wir mal, Inkonsistenzen, Verwirbelungen, Probleme am Anfang, wenn vielleicht die Verbrennung noch nicht ideal ist? Also, eins der Herausforderungen ist die Zündung im Vakuum natürlich. Wenn ich also Triebwerke im All zünde, habe ich ja in der Brennkammer auch Vakuum. Ja. Das heißt, die Treibstoffe, wenn ich sie einspritze, es kann sein, dass die verdampfen, es kann sein, dass die sogar Schnee bilden, je nachdem, welche Aggregatzustand sie erreichen unter den Bedingungen. Das muss ich beherrschen. Also normalerweise zündet zum Beispiel Wasserstoff kleiner 30 Millibar sehr schlecht oder gar nicht mehr. Also muss ich zur Zündung schon nur durch den Gasverlauf schon die 100 Millibar oder sowas im Triebwerk haben, um dann die Zündung erfolgreich durchzuführen. Also es gibt Zündbedingungen, die man einfach wissen muss und kennen muss, die auch erforscht werden. Okay. Kann man, ist das Abschalten ein Problem oder fahre ich da einfach die Einspritzung auf Null und das war's? Das Abschalten ist eigentlich kein Problem, aber ich muss mich auch da dran halten. Ich muss zuerst den Sauerstoff abschalten, weil wenn ich mit totalem Sauerstoffüberschuss abschalten würde, würde ich ja sehr heiß werden, das Material. So, also habe ich meistens Brennstoffnachlauf, um einfach die Temperatur im Griff zu haben. Dann muss ich auch, also gerade diese Thermalhaushalt muss ich ein bisschen beachten beim Abschalten. Ich muss die Stabilität der Verbrennung beachten. Also es gibt dann praktisch eine Sequenz, eine Vorgabe, in der ich das Triebwerk sicher abschalten kann. Aber man hat es gut im Griff. Bei Feststoffe habe ich das natürlich nicht. Wenn ein Feststoff angezündet ist, brennt er ab. Ich habe aber auch bei Feststoffraketen normalerweise Möglichkeit, im Notfall einzugreifen, indem ich einfach ein Loch in die Brennkammer mache quasi und den Druck entlasse, dann bricht auch die Verbrennung zusammen. Aber natürlich kann man nicht mehr wieder zünden. Das ist nur für den Ernstfall, für den Emergency Case. Ja. Und kann ich so einen Tank komplett leer fliegen? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, Sie haben es gerade schon gesagt, die Versorgung mit beiden Komponenten muss natürlich bis zum Schluss in den richtigen Verhältnissen sichergestellt sein. Also Ziel ist es natürlich, jeden Tank so weit als möglich leer zu fliegen. Aber ich muss natürlich vermeiden, dass ich Gasblasen dann bekomme oder irgendwie in die Versorgung rein, weil das würde die Turbopumpe nicht vertragen. Ich muss auch vermeiden, dass nicht irgendwelche vielleicht auch erwärmte Treibstoffe aus dem Tank kommen. Von der Seite sind gewisse Restmengen immer wieder da, aber Ziel ist natürlich, so weit als möglich den Tank zu leeren. Man muss natürlich auch noch einsehen, im All oben habe ich auch noch Schwerelosigkeit. Genau. Das heißt, Treibstoffförderung unter Schwerelosigkeit ist nicht ganz so einfach wie am Boden. Also man kann nicht einfach von unten rauspumpen, wo sozusagen sich der Treibstoff sammelt, weil da unten gibt es nicht. Ich meine, sobald das Triebwerk läuft, ist es einfach. Da habe ich eine Beschleunigung, da habe ich eine Schwerkraft quasi, eine künstliche. Ja. Aber bei der Abkühlung, bei der Zündung ist das eine Herausforderung praktisch, die Tanks so zu designen, dass ich sicher bin, dass immer Treibstoff zu den Triebwerken geht. Und wie macht man das? Da gibt es sogenannte Propellant Management System, also Treibstoffmanagement System. Das sind bestimmte Einbauten im Tank, die aufgrund dieser Benetzungsfähigkeit der Treibstoffe sicherstellen, dass praktisch im Bereich des Tankausgangs auch Treibstoff ist. Also ganz bildlich gesprochen eine Gummimembran, die den Treibstoff in die richtige Richtung drückt. Ah, nicht ganz. Bei Kryoflüssigkeiten haben sie da ein Problem mit Gummi. Sondern das sind Metalleinsätze im Tank, die sicherstellen, dass dort Treibstoff ist, wo quasi der erste Treibstoff gefördert werden muss. Mhm. Oftmals hat man auch eine Vorbeschleunigung über Kaltgastriebwerke oder dergleichen, um einfach schon mal eine Orientierung des Treibstoffes zu erreichen. So was bei Apollo, das meine ich zu wissen. Ja. Genau. Das ist auch üblich, eine Vorbeschleunigung, dann weiß der Treibstoff, wo er hin muss. Mhm. ein Problem, wo wir gerade über Tanks geredet haben, ist natürlich generell auch, kann ich mir vorstellen, dass der Treibstoff da halt auch hin und her schwingt und dann im Prinzip da wieder Schwingungen produziert beim Start oder so. Ist das ein Problem? Oder? Schauen, also das Schwappen des Treibstoffes im Tank wird untersucht, um einfach auch zu überlegen, wie er sich verhält. Und zum einen hat man natürlich Bewegung der Rakete. Ist klar, wenn eine Masse sich bewegt, bewegt sich auch die Rakete. Und das andere ist natürlich, um die Treibstoffförderung möglichst optimal zu bekommen, wird da schon überlegt, wie ich das Ganze beherrsche. Also im Zweifelsfall auch irgendwelche wieder Metallteile, die halt dann wie in einem großen Öltanker, die halt das Schwingen. Die Formgebung des Tanks, andere Dinge, um das einfach hinzubekommen. Ja, das ist schon interessant. Das sind alles so Themen, an die man eigentlich jetzt so als Laie gar nicht denkt, dass das ein Problem sein könnte, ne? Ja, die erste Frage ist ja auch schon, unter Schwerelosigkeit trennt sich ja nicht Gas und Flüssigkeit, weil keine Dichte, keine Schwerkraftunterschiede da sind. Erst mit der einsetzenden Schwerkraft trennt sich dann die Flüssigkeit und das Gas. Mhm. Und da muss man natürlich dann schon berücksichtigen, dass man da saubere Phasentrennung hat, weil ich ja die Flüssigkeit fördern möchte, nicht das Bedrückungsgas. Ja. Nochmal ganz kurz zu den Turbopumpen. Gibt es da eine Alternative dazu? Also außer bei kleinen Triebwerken Druck gefördert, aber so dieses Problem Turbopumpe ist schon irgendwie eins, was wahrscheinlich weggeht. Also bei großen Triebwerken ist die Turbopumpe immer da. Mir hat natürlich jetzt die Überlegung, welche Druckverhältnisse möchte ich betreiben? Baue ich ein Triebwerk, das eine moderate Brennkammerdruck hat und große Massen benötigt, weil Impuls ist ja Masse mal Geschwindigkeit. Oder nehme ich ein Triebwerk, Hochdruckverbrennung, ich mache einen hohen Brennkammerdruck, um dann mehr Geschwindigkeit zu erzeugen bei der Entspannung und habe dann weniger Masse. Je nachdem, also die Turbopumpen werden natürlich sehr anspruchsvoll, je höher der Druck, der Brennkammerdruck wird. Also deswegen ist auch so ein Triebwerk wie das Space Shuttle Triebwerk mit der gestuften Verbrennung natürlich schon eine riesen Herausforderung an die Turbopumpen. Ja. Also eben deshalb die Frage, also ich habe so im Hinterkopf, dass da eigentlich die Zuverlässigkeitsprobleme, die Maintenance-Probleme liegen in der eigentlichen Düse, in der Brennkammer. Ich meine, das ist nicht, wenn die einmal gebaut ist mit den entsprechenden Materialien, ist es kein Ding, Die Turbopumpe also, ist halt. Je höher der Druck wird, umso schwieriger wird es mit der Turbopumpe. Und da sind auch die Herausforderungen da. Ja. Sind es die gleichen Hersteller, die dann auch Düsentriebwerke bauen, weil das ja eine ähnliche Herausforderung ist? Die haben oft Ähnlichkeiten. Also in Europa werden ja die Turbopumpen einmal durch die Firma Snecma gebaut, die Wasserstoffturbopumpen, die natürlich auch Flugzeugtriebwerke bauen. Dann in Italien war das früher die Firma Avio, die auch Zulieferer im Flugzeugbereich ist. Oder die Turbinen werden von Volvo teilweise gebaut, die auch Flugzeugzulieferer sind. Es ist natürlich so, wenn sie 7, 8 Turbopumpen im Jahr bauen für ein Triebwerk, dann können sie es eigentlich nur machen, indem sie es an so eine Infrastruktur anhängen, die schon da ist für eine Luftfahrt eventuell. Ja. Ich meine, trotzdem wird es so teuer bleiben. Also ich meine, das ist ja eh ein Problem in der Raumfahrt, dass die Mengen alle so klein sind, dass alles mehr oder weniger Handarbeit ist, mehr oder weniger, und das alles so teuer wird dadurch. Man hat also quasi mehr oder weniger Unikate. Ja. Wir versuchen natürlich durch qualitätssichernde Maßnahmen dergleichen so eine Art Kleinserie hinzubekommen. Um einfach auch den Aufwand zu reduzieren, aber letztendlich sind es halt nur die paar Starts, die wir machen. Klar, ist ja dieses Dauerargument in der Raumfahrt, dass Raumfahrt nur deshalb so teuer ist, weil man so wenig davon macht, aber man nicht mehr davon macht, weil sie so teuer ist und so weiter. Ja gut, letztendlich hängt es auch davon an, wie viel Raumfahrt brauche ich, wie viele Satelliten schieße ich im Jahr. Und da, ich meine, die Ariane ist ganz gut aufgestellt, auch sehr erfolgreich. Aber trotzdem, ich glaube, weltweit sind das nicht mehr wie 30 Nutzlasten im Jahr. Ja, und die Ariane kann 2 auf einmal befördern. Und wenn sie da die Hälfte bekommen, dann haben sie 7 Starts mit 14 Nutzlasten. Ja. Okay, dann reden wir mal ein klein bisschen über Feststofftriebwerke als sozusagen Gegenpart zu den Flüssigtriebwerken. Und da ist es ja so, haben wir vorhin schon gesagt, dass die beiden Komponenten in einer festen Mischung in der Rakete untergebracht sind. Ja, also die Feststoffe, die werden praktisch gemischt und werden dann fest eingebracht. Und die sind teilweise Aluminiumperchlorate oder andere Stoffe. Man hat auch rein Aluminium, die man beisetzt für die Brennkammerschwingungen oder auch für den Impuls. Mhm. Aber wie der Name sagt, also nachdem die Rakete, also der Feststoffbooster hergestellt worden ist, ist er nicht mehr veränderbar, sondern nur noch einsetzbar. Mhm. Deswegen ist auch das Problem, man muss quasi nach der Fertigung sehr genau untersuchen, ob dieser ganze Feststoff auch gleichmäßig eingebracht worden ist. Mhm. Es dürfen keine Risse drin sein, dürfen keine Einlagerungen drin sein, weil im Wesentlichen der Feststoff brennt an der Oberfläche, an der freien Oberfläche der Brennkammer. Und wenn sich jetzt diese Oberfläche schlagartig verändern würde durch einen Riss, wird auch schlagartig der Brennkammerdruck sich verändern und dergleichen. Ja. Das wäre ein Problem. Ja. Aber darüber regelt man auch die Verbrennung. Mhm. Also man redet ja da teilweise von Stirnbrenner oder von anderen Formen. Also über die Beherrschung der brennenden Oberfläche regelt man quasi die Verbrennung in so einem Feststoffbooster. Wo brennt das Ding überhaupt ab? Brennt das quasi von unten nach oben oder von innen nach außen oder eine Mischung? Oder? Also es gibt unterschiedliche Feststoffbooster, aber die meisten haben in der Mitte praktisch durchgehend einen Hohlraum, einen Stern, der dann nach außen quasi brennt und dann möglichst eine gleichmäßige Oberfläche bereitstellt, um den Brennkammerdruck konstant zu halten. Mhm. Jetzt ist aber auch so, wie bei der Ariane 5, wenn die quasi den Schalldurchgang hat, wird ein bisschen den Schub zurückgenommen, um diesen Schalldurchgang moderater zu betreiben. Und da wird das berücksichtigt in den Feststoffboostern. Und die sind dann so aufgebaut, dass die in dieser Flugzeit etwas Schub verlieren und dann wieder Gas geben. Muss ich dann letztendlich hängt ja das Flugprofil von der Bahn ab, von den Massen, die ich da mitnehme, Nutzlast. Ja. Muss ich dann den Booster speziell für eine bestimmte Mission bauen? Oder sind die immer gleich und ich regle das Delta über das Flüssigtriebwerk? Also im Prinzip sind die Feststoffbooster immer gleich gebaut. Die werden gleich hergestellt und werden auch entsprechend von der Qualitätssicherung gleich geschaut. Natürlich gibt es Entwicklungen, also auch da versucht man, das zu optimieren oder weiterzubringen. Aber die Regelung selber läuft dann bei Ariane während der langen Flugphase mit dem Vulcan 2-Triebwerk. Ja. Wenn ich jetzt da im Laufe des Flugs immer mehr von dem Feststoff abbrenne, dann wird ja die in Anführungszeichen Brennkammer größer. Eine wirkliche Brennkammer gibt es ja nicht. Ich fördere ja nicht den Treibstoff in eine Brennkammer, sondern der gesamte Booster ist eigentlich die Brennkammer. Ja. Das heißt, wenn die größer wird, wird ja der Druck geringer. Na, er hält sich eigentlich mal ein bisschen geringer, wird er fällt nach hinten ab. Das ist richtig. Das fällt also nicht wirklich ins Gewicht. Nein, also die Sache ist also vom Flugprofil ist das berücksichtigt. Okay. Mhm. Das Problem ist ja am Ende der Brennzeit. Irgendwann müssen die Booster ausgehen und die müssen abgesprengt werden. Ja. Jetzt ist aber so, ich kann selten warten, bis der Booster wirklich ausgeht, weil zum Schluss tatsächlich eine gewisse, wie soll ich sagen, nicht so gleichmäßige Verbrennung kommen kann, auch entsprechende Schwingungen einsetzen in der Verbrennung. Und hier ist immer die Kunst, also wie mache ich die Trennung, die Boostertrennung? Weil natürlich, die haben ja noch Schub, das heißt, wenn ich sie zu früh trenne, wenn ich plötzlich die Masse der Restrakete wegnehme, würden die ja in die Rakete reinfliegen. Ja. Wenn ich sie zu spät, kann ich da Probleme bekommen. Das ist eine Herausforderung, das immer genau zu takten, diese Trennung der Booster. Mhm. Mhm. Ich meine, was jetzt zunehmend auch Diskussion wird mit diesen Boostern, ist natürlich das, was hinten rauskommt. Das ist diese Abgase sind ja stark salzsäurehaltig. Und aufgrund der ganzen Diskussion, die man auch hat, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, zurzeit wird darüber diskutiert, dass die Raumfahrt ähnliche Rahmenbedingungen kriegt wie die Luftfahrt, also dass ein Sicherheitsgesetz, Sicherheitsrichtlinien gibt, die FAA in den USA, die für die Luftfahrtsicherheit zuständig ist auch beauftragt, sich über Raumfahrtsicherheit Gedanken zu machen, weil jetzt auch private Anbieter in den USA an den Markt kommen. Und da wird natürlich schon drüber nachgedacht, ist jetzt ein Feststoffbooster mit einem höheren Risiko zu bewerten, wie ein Flüssigkeitsantrieb, den ich jederzeit abschalten kann. Oder also da geht es um Range Safety, um Sicherheit, wenn eine Rakete niedergeht oder wenn ich auch Personen transportiere, Raumfahrer. Und da wird es zunehmend auch wichtig und betrachtet, was das bedeutet. Ja, das ist ja auch so eine Dauerdiskussion, die man hört. Ja? Also dass man eigentlich auf der einen Seite sagt, man sollte eigentlich keine Menschen mit Feststoffraketen transportieren, weil man kann sie nicht abschalten. Mhm. Und dann kommen die anderen daher und sagen, ja gut, aber Shuttle hat Zeit. Es gibt keine Rakete mit mehr Erfahrung als die Feststoffbooster vom Shuttle und die funktionieren ja super, außer wenn es eine Nacht vorher kalt war. Ja. Ja gut, ich schwimme mit jedem Fisch, den wenn es mal weitgehend qualifiziert und validiert ist, hat man es eigentlich dann ganz gut im Griff. Ja. Man muss es halt einfach von, auch von den Risiken betrachten. Also ja. Hier kommen neue Aspekte rein. Und dann natürlich auch Umweltgesichtspunkte. Ja. Einfach die Abgase, die Feststoffbooster, also eine Rakete geht doch recht senkrecht hoch und die Abgase regnen quasi vom Startplatz ab. Macht man sich auch Gedanken. Mhm. Ist das ganze Thema Umweltverträglichkeit? Ich habe da eine Frage von einem Hörer von Matthias Fromm. Gibt es da, unabhängig davon, ob jetzt so ein Raketenabgas umweltfreundlich ist oder nicht, es gibt ja relativ wenig Starts. Ist das ein Thema, dass man das angeht? Ja, also wir haben mehrere Aktivitäten. Einmal ist es, kann man diese Lagerflächentreibstoffe, Hydrazine, ersetzen durch andere Treibstoffe, die weniger toxisch sind, einfach um auch den Umgang zu vereinfachen. Die andere Frage ist bei Feststoffbooster. Die Starts, also wenn ich jetzt sage, 7-8 Start ist kein Problem, aber wenn ich jetzt sage, wir möchten vielleicht doch mal mehr Starts durchführen, wird dieses Thema wieder kommen. Wir versuchen also in verschiedene Richtungen diese Umweltaspekte einfach zu begegnen. Mhm. Wir hatten jetzt auch am Boden schon, also wir haben hier auch an den Prüfständen überall die Kontaminationsanlagen, um einfach diese Dinge zu beherrschen. Und natürlich, die Gesetzgebung verschärft sich. Wir haben jetzt neue Verordnungen, ob das jetzt sogenannte REACH-Verordnung für chemische Produkte ist, ob das die Störfallverordnung oder andere Verordnungen sind, die fordern einfach technischen Standard hinsichtlich Umwelt oder hinsichtlich Sicherheit. Und da müssen wir was tun. War in der Vergangenheit kein Thema wahrscheinlich, einfach historisch. Historisch nicht in dem Umfang, aber wird zunehmend ein Thema. Ja. Nochmal kurz zurück zu den Feststofftreibstoffen. Sie haben vorhin gesagt, dass da eben dann sichergestellt wird, dass so ein Feststoffbooster homogen, vernünftig gefüllt ist. Wie mache ich das? Ist das irgendwie per Röntgen oder wie gucke ich da rein? Ja, also die werden durchleuchtet quasi, geröntgt und werden entsprechend validiert. Und von der Seite her weiß man dann schon, also die Feststoffbooster, die großen für die Ariane 5, werden hier in Kourou fertiggestellt und werden dort auch geröntgt und geschaut. Die Gehäuse werden in Europa gefertigt, teilweise auch von MAN in Augsburg. Und die werden dann praktisch unten gefüllt vor Ort. Ah ja, okay. Es ist natürlich auch so, wenn ich eine Fabrik habe für diese Feststoffe und diese Größe von Booster befülle, habe ich natürlich auch Sicherheitsauflagen. Ich denke, so eine Anlage wäre schwierig in Europa zu betreiben. Mhm. Einfach wegen Explosionsgefahr. Ja, wegen den Sicherheitsauflagen und den Rahmenbedingungen drumherum. Ja. Aus dem Grund ist das auch in Kourou. Mhm. Okay. Und ein Punkt vielleicht noch, den haben Sie vorhin schon mal kurz erwähnt. Diese Triebwerke funktionieren deshalb, weil sie in der Brennkammer bzw. im gesamten Booster einen Druck aufbauen und der dann letztendlich zur Beschleunigung von der Masse führt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Feststoffbooster vorzeitig abschalten will, dann, wie soll ich sagen, sprenge ich hinten einfach die Verengung weg, mache das Ding auf und dann brennt es zwar noch, ist zwar noch Feuer, aber hat keinen Vortrieb mehr. Ja, jetzt muss man dazu sagen, diese Feststoffe zum Beispiel, die brennen nicht einfach. Also wenn Sie hier einfach Feststoff auf dem Tisch liegen hätten, können Sie die mit dem Feuerzeug nicht anzünden. Die brauchen eine sogenannte Initialzündung, also ein gewisses Druck und eine gewisse Temperatur und dann fangen die an zu reagieren. Wenn ich also in so einen großen Brennraum einfach ein Loch reinsprenge und der Brennkammerdruck weg ist, hört es schon auf zu reagieren. Okay, das ist auch die Sache, dass meistens entgegengesetzt der Düse oben am Kopf quasi kann man meistens ein Loch reinspringen, um dann die Booster quasi zum Erlöschen zu bringen. Okay, und das würde man dann eben zum Beispiel machen, Sie sagten vorhin Range Safety, also wenn man merkt, die Rakete fliegt irgendwo Richtung irgendwie bewohntes Gebiet, wird es gesprengt und da wird eben dann gerade da ein Loch reingesprengt, das Ding aufhören. Das wäre ja schlimm, wenn die Feststoffbooster alleine noch irgendwo hinfliegen würden. Genau. Nee, das haben wir. Das haben wir heute schon so. Also die Raketen werden überwacht während dem Aufstiegsbahn, während dem Flug, man hat Telemetrie. Ja. Man hat aber auch Onboard-Systeme, die sich selber überwachen. Ja. Und wenn man da irgendwas feststellt, werden die Raketen schon sicher wieder runtergeholt, damit sie auf keine bewohnten Gebiete dergleichen fallen. Okay, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt bei der Auswahl von Startplätzen, dass man eben so starten kann, dass die typischen Trajectories halt nicht über bewohntes Gebiet gehen. Ja. Genau. Haben wir damit alles zu Feststoffen? Haben wir irgendwas vergessen? Nö, also im Wesentlichen schon. Wenn Feststoffe kennt eigentlich jeder vom Silvester her, wenn er seine Silvesterraketen anbrennt. Klar. Über die verschiedenen Trade-offs zwischen den beiden Alternativen haben wir ja schon geredet. Eine Sache, die man immer wieder auch noch hört, ist, dass irgendwie Feststoffraketen irgendwie halt ja, also ich habe mir aufgeschrieben hier Smoothness of Ride, also Flüssigtriebwerke sind anscheinend angenehmer für den Menschen, weil es halt nicht so rumpelt, sage ich jetzt mal so. Aber weiß nicht, ob das relevant ist. Die Flüssigkeitstriebwerke haben sehr viele technische Vorteile, man kann sie regeln, man beherrscht sie einfacher. Der Treibstoff ist rein, wenn ich Wasserstoff, Sauerstoff nehme, kommt reiner Wasserdampf raus. Mhm, auch stimmt. In der Versorgung, ja. Die Materialien, ich habe reine Stoffe, kann ich mit umgehen. Gibt viele Vorteile für Flüssigantriebe. Tatsache ist natürlich, Feststoffbooster haben vom Preis her, also von der Preis-Leistungs-Verhältnis, haben die recht gute Randbedingungen. Weil die natürlich, wenn sie gefüllt sind, recht einfach funktionieren. Ja. Und von den Schubgrößenordnungen her, also ich weiß zumindest beim Shuttle ist ja schon so, dass ein ganz großer Teil von dem initialen Antigravitationsschub von den Boostern kommt. Ja. Und ich habe gemeint gehört zu haben, dass man das mit Flüssigraketen, mit vernünftigen Volumina und so weiter gar nicht hingekriegt hätte. Aber ja cool, man braucht recht große Triebwerke dann. Im Prinzip möchte man ja am Boden einen recht großen Schub für kurze Zeit haben, um schnell durch diese Gravitation durchzukommen, schnell in eine Umlaufbahn, auch schnell durch die Atmosphäre durchzukommen. Ja. Da bräuchte ich natürlich große chemische Antriebe im Vergleich. Aber es gab schon mit Ariane 4 Raketen, die reinflüssig geflogen sind, die unten... Ja gut, Saturn ja auch. Ne? Ja, Saturn auch. Also, und das F1-Triebwerk hat also einen riesen Schub gehabt. Ja. Derartige Triebwerke könnte man schon nehmen, klar. Aber ist halt aufwendiger, teurer. Ja. Wobei immer dieser Systemaspekt im Vordergrund steht natürlich, wenn ich jetzt eine Rakete habe mit 8 Triebwerken unten, wie eine 4, habe ich natürlich eine größere Serie an Triebwerken, die ich fertige, wie wenn ich nur ein Triebwerk habe. Ja. Man muss es dann schon im Einzelnen kalkulieren und durchrechnen. Ja. Aber im Prinzip sind alle Raketen, die man so weltweit sieht, mit Feststoffboostern ausgestattet. Ja. Gut, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass da dann auch Politik eine Rolle spielt, ne? Dass halt der Hersteller von den Feststoffraketen auch irgendwie einen Wahlkreis hat und halt auch irgendwie was tun will. Ja? Und vielleicht ist das dann der gleiche, der die Treibstoffe für die militärischen Dinger baut und da weiß man ja auch nicht. Ne? Ja, also normalerweise sind wir schon sehr stark technisch getrieben, weil einfach die Herausforderungen an die Grenze des Machbaren sind. Mhm. Aber klar, ich meine zum Beispiel in Europa müssen wir diesen Industrial Return berücksichtigen. Das heißt, die Staaten entsprechend, die sich an den Programmen der ESA beteiligen, müssen ja wieder entsprechend berücksichtigt werden beim Rückfluss der Gelder. Ja. Und es gibt Staaten, die halt sich auf Feststoffe auch spezialisiert haben, die letztendlich auch Beiträge zahlen zu diesen Projekten. Ja. Hybrid Engines, hybride Triebwerke, da haben Sie vorhin schon gesagt, sind im Prinzip eine ganz nette Sache, aber haben nicht unbedingt die hohen Wirkungsgrad oder Leistungen, die man vielleicht haben möchte, glaube ich. Oder? Ja, also bisher haben sie in dem Bereich also weniger Einsatz. Sie waren eher für besondere oder einzelne Missionen mal. Jetzt mit dem Spaceship One hat man zum ersten Mal auch ein populäres Flugzeug oder Rakete, die fliegt damit. Es gab sie schon immer und vielleicht sind ihre Potenziale auch noch nicht ganz ausgeschöpft, diese Hybrid-Triebwerke. Der Vorteil ist, man kann sie halt regeln, weil ich über diesen Sauerstoff haben wir gerade eine Durchsage für einen Versuch. Okay, kein Problem. Ich denke, man hat es wahrscheinlich gehört im Hintergrund, aber das macht das Ganze realistisch. Ja. Man kann also den Oxidator quasi verändern. Also wenn man einen Oxidator abstellt, geht es aus. Wenn ich in der Höhe, kann ich die Verbrennung mitregeln. Die Feststoffe ist meistens drin, einfacher Kunststoff, der im Triebwerk drin ist. Also eine interessante Sache, die durchaus noch zu betrachten ist für bestimmte Anwendungen. Warum sie jetzt beim Spaceship One eingesetzt wurden, wissen Sie jetzt gerade nicht zufällig. Ja gut, wenn ich jetzt Touristenflieger habe, also ich habe hier doch ein Triebwerk, wo keine toxischen Stoffe drin sind. Mhm. Ich aber auch nicht diese Kryotechnik anwenden muss mit den Nachteilen. Also und ich habe hier eine Anwendung bis, ich weiß nicht, 200 Kilometer Höhe oder sowas, indem ich die Touristen da hinbringe. Ja. Das heißt, in diesem Bereich könnte durchaus sein, dass das Hybrid eine interessante Alternative sein kann. Und das vielleicht einfach so Gesichtspunkte wie Sicherheit, einfach der Leistung einfach auch überwiegen. Ja, und auch Entwicklungszeit. Man hat ja den Anspruch, möglichst schnell so ein Gerät auch erfolgreich fliegen zu können. In 2 Jahren wird es fliegen, egal wann wir das sagen, sind 2 Jahre. Ja, man muss einsehen, also chemische Antriebe heutzutage, also diese Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerke haben teilweise 10 Jahre Entwicklungszeit. Mhm. Und in manchen Bereichen ist das zu lang. Klar. Meint man zumindest am Anfang. Ja. Was sind denn so die Herausforderungen beim Triebwerkbau? Wir haben schon geredet über Temperaturhaushalt, über die Werkstoffe. das Ganze produziert ja auch eine ganze Menge Lärm beim Start. Ist das auch ein Thema, dass einfach aufgrund der erzeugten Luftschwingungen da Probleme entstehen? Ja, also bei der Rakete selber ist ein Problem natürlich die Nutzlast. Wenn Sie sich vorstellen, die Rakete steht am Startplatz, wenn sie startet, wird praktisch der Schall, gerade der Feststoffbooster, am Boden reflektiert und wird auf die Nutzlast oben wirken. Dem begegnen wir dann über große Wassermengen, die man quasi am Startplatz auch einspritzt. Man entkoppelt quasi den Schall vom Boden durch diese große Wasser. Also diese nicht zur Kühlung, sondern zum Schallmanagement? Beides. Ah, okay. Zum einen zum Kühlen, aber auch um den Schall, um den rückgestrahlten Schall zur Rakete zu minimieren. Das Zweite ist, also wir hier in den Prüfständen haben natürlich besondere Programme, um generell die Schallemissionen zu reduzieren, aufgrund unserer Umgebung. Die Leute wollen ja nicht gestört sein. Und das haben wir auch recht erfolgreich hinbekommen. Wir unterliegen ja den Verordnungen, den emissionsschutzrechtlichen Verordnungen. Und das läuft eigentlich ganz gut. Und Wasser ist ein gutes Medium, um hier den Schall zu dämmen und zu reduzieren. Also man hat dann durchaus diese Strukturschwingungen oder diese Belastung. Andere Sache ist natürlich bei einer Rakete mechanische Lasten. Ich habe also zum einen quasi die Schubkräfte, die an der Rakete wirken. Ich habe die aerodynamischen Kräfte, wenn durch die Atmosphäre kommt. Insbesondere beim Schalldurchgang sind sehr starke Belastungen durch die Stöße, durch die Überschallströmung an der Rakete. Das sind alle Strukturbelastungen, die auch im dynamischen Bereich recht stark sind. Da gehört auch praktisch eine besondere Kenntnis dazu, weil natürlich Rakete äußerster Leichtbau ist, der dann unter dieser Belastung funktionieren soll. Und dann haben wir natürlich noch diese kryogenen Treibstoffe, die entsprechende Belastung mit sich führen, Isolationen erfordern, entsprechendes Handling erfordern. Also in der ganzen Seite, in der gesamten Rakete ist eine Herausforderung, die man einfach bewältigen muss. Eine Sache, die mir da auch immer wieder auch vielleicht von Kritikern hört, ist, dass sich in dem ganzen Umfeld eigentlich seit 20, 30, 40 Jahren nichts getan hat. Also es stimmt wahrscheinlich so nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Gebiet ist, das sich relativ langsam weiterentwickelt, weil wenn man mal Erfahrungen gemacht hat, die funktionieren, will man die halt auch nicht ohne weiteres wieder sozusagen verspielen. Stimmt das so? Oder also mit anderen Worten, wie unterscheidet sich die Saturn-Rakete, das Saturn-Triebwerk zum Beispiel von so einem modernen Ariane-Triebwerk, außer in der Schubklasse? Ja gut, jetzt muss man sehen, ein chemisches Raketentriebwerk bleibt ein chemisches Raketentriebwerk. Die Treibstoffe sind gleich, werden auch so verbrannt. Ob ich jetzt Wasserstoff, Sauerstoff habe, in dem U2-Triebwerk habe ich heute auch wieder als U2X-Programm in Amerika. Oder ob ich dann das F1-Triebwerk mit Kerosin, Sauerstoff sehe oder so. Da bleiben die Randbedingungen gleich. Was sich deutlich geändert hat, ist einmal in dem ganzen Bereich der Messelektronik und Steuerungstechnik. Also Raketen werden heute deutlich präziser geflogen und genauer teilweise eingeschossen. Also die Präzision, mit dem Satelliten ausgesetzt werden, sind heute schon bemerkenswert, wenn man diese ganze Fluglagekontrolle macht. Dann haben wir natürlich auch im Bereich der Materialien und der anderen Dinge auch der Beherrschung Zuverlässigkeiten. Man hat jetzt deutlich, ich glaube, Ariane hat jetzt mit 45, 46 Flüge, glaube ich, mit der neuen Ariane 5 schon erfolgreich absolviert. Ja. Man hat also heute in vielen Bereichen einfach eine Qualitätssteigerung und eine Verbesserung in der Genauigkeit. Auch das Grundprinzip des chemischen Raketenantriebs, das bleibt natürlich. Das heißt, im Prinzip, was man halt durch modernere Werkstoffe zum Beispiel erreicht, ist ein geringeres Gewicht und damit letztendlich einen höheren Wirkungsgrad zum Beispiel. Zum Beispiel oder auch eine höhere Zuverlässigkeit, dass ich sage, okay, ich kann das 5-mal wieder zünden, ohne ein Problem zu haben. Ich habe hier Missionen, die ich damit machen kann. Auch die ganze Simulation in Rechnern ist deutlich besser heute. Man hat praktisch Modelle der Raketen und kann im Vorfeld schon ganze Missionen berechnen, wie sich die Rakete wohl verhalten wird bei dieser Mission. Ja. Da hat man schon deutlich bessere Tools. Man muss natürlich auch andersrum sehen, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Rakete wie die Ariane 5, 1,5% ist Nutzlast in GTO. Ich habe etwas über 700 Tonnen und 10 Tonnen oder sowas habe ich Nutzlast. Das heißt, wenn der ganze Treibstoff nur so und so viele Tonnen schwerer wäre, hätte ich keine Rakete dieser Bauart, könnte ich so nicht nach oben fliegen. Ja. Das bedeutet für mich aber auch, zum Beispiel, wenn die Erde dreimal so groß wäre, hätte ich nicht eine vergleichbare Raumfahrt wie heute. Also wir bewegen uns an der Grenze des Machbaren. Ja, das stimmt. Das ist echt eine interessante Betrachtung, weil das ist ja, was Sie gerade sagen, ist ja nicht die Aussage, es ist an der Grenze des Machbaren bezüglich unserer aktuellen Engineering-Kenntnisse, sondern da kommen ja relativ schnell relativ grundlegende physikalische Beschränkungen ins Spiel. Ja. So gesehen ist die Erde echt ein praktischer Planet. Ja, also das schon vielleicht auch kein Zufall, aber schon unheimlich bemerkenswert, dass es gerade so passt. Ja. Das muss man immer sehen. Wir bewegen uns am Rande von physikalischen Grenzen, die wir einfach bewältigen müssen. Ja. Jedes Gramm zählt letztendlich. Blöder Spruch, aber ist so. Aber wenn ich dreistufig fliegen möchte, sonst bräuchte ich noch mehr Stufen, vielleicht nur noch Treibstoffe, Strukturgewichte, anders die Haus werden wir deutlich höher. Ja. Und mit der Raumstation hat man natürlich jetzt auch bewiesen, was man tun kann. Über 400 Tonnen hat man dann in eine Erdumlaufbahn gebracht. Das ist schon bemerkenswert. Ja, absolut. Okay, wir sind hier ja in Lampoldshausen und hier ist ja nur kein Raketenstartplatz, sondern ein, wie nennen wir das, Raketentriebwerkstestzentrum, ist das so der richtige Begriff? Ja, wir testen Raketenantriebe, also vom Triebwerk bis zu kompletten Stufen. Ah ja, okay. Dann sollten wir da vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Ja. Was heißt das konkret? Kooperieren Sie mit den Triebwerksherstellern und die bringen Ihre Prototypen hierher oder testen Sie jedes Stück, das gebaut wird? Was machen Sie konkret? Also wir sind eingebunden im Wesentlichen in die ESA-Programme. Das heißt, wir haben hier Prüfstände, die durch die ESA-Programme finanziert worden sind, praktisch auch der ESA gehören. Und es stimmt, die Triebwerkshersteller, im Prinzip ist das die Firma Snecma in Frankreich, die verantwortlich ist für die großen Triebwerke wie Vulcan oder Vinci, aber auch Astrium in Ottobrunn, die das Aestus als Salinantriebe haben, bringen die Triebwerke zu uns, wir testen sie und liefern quasi die Triebwerke wieder mit den Testergebnissen ab. Darüber hinaus überlegen wir uns natürlich, wie kann ich einen Prüfstand bauen, um überhaupt ein Triebwerk testen zu können. Was muss ich tun, überhaupt diesen Nachweis zu erbringen? Und da ist eine besondere Herausforderung natürlich, Triebwerke, die im Vakuum, also im All, funktionieren müssen. Und das ist auch die Besonderheit, die wir hier haben. Also wir haben die einzigen Prüfstände in Europa, die praktisch Triebwerke unter originalen Flugbedingungen im Vakuum, im All testen können. Aber mit Schwerkraft. Mit Schwerkraft. Das konnte ich bisher noch nicht lösen. Okay, dann können wir vielleicht mal so ein bisschen drüber reden, welche Aspekte Sie dann da, also weiß ich, tun Sie einfach Schub messen oder messen Sie die Qualität der Verbrennung und was für Prüfstände gibt es da dafür? Ja, also man muss vielleicht grundsätzlich mal überlegen, wie so eine Rakete überhaupt entwickelt oder qualifiziert wird. Das fängt mit Komponenten an, die praktisch auf Komponentenleveln getestet werden, qualifiziert werden. Und dann bekommen wir zum Beispiel schon Subsystem, also wie eine Brennkammer. Wir haben also hier Prüfstände, die praktisch Brennkammern ohne Turbopumpe testen können. Das sind sogenannte Hochdruckprüfstände. Sie haben quasi ihre eigene Turbopumpe dann. Ja, also wir bedrücken quasi das Triebwerk bis 300 Bar Interface-Druck. Wir können also die Turbopumpe simulieren und können da schon eine Brennkammer so testen, um herauszufinden, funktioniert sie, hält sie die Wärme aus. Die Brennkammer werden dann in so einem Auslegungsenvelope, also in so einem Bereich getestet, um auch die Sensitivität oder die Margins, die in so einem Gerät stecken, herauszufinden. Dann wird das Ganze zusammengebracht, Turbopumpen werden woanders getestet, dann bekommen wir das komplette Triebwerk und dann wird das Systemtriebwerk getestet in sehr breitem Bereich. Man muss sich vorstellen, später in der Rakete werden die Triebwerke weitgehend unter Nominalbedingungen geflogen. Aber durch das, dass wir wissen, in welchem Bereich sie tatsächlich funktionieren, bekommt man die Sicherheit der Zuverlässigkeit. Ja. Und dann werden natürlich Technologien getestet, weiterentwickelt, möglichst unter Fluglasten, um so real wie möglich. Ich frage mich immer, also wenn eine Anomalie im Flug entsteht, wieso ist die nicht am Prüfstand entstanden? Haben wir nicht richtig getestet? Normalerweise habe ich den Ehrgeiz, dass wenn ein Problem entsteht, dass alles am Prüfstand passiert, weil deswegen fahren wir ja die Versuche, damit nachher das fertige Produkt, wenn es fliegt, auch zuverlässig und gut fliegt. Aber da haben Sie natürlich die gleiche Schwierigkeit wie jeder Tester. Sie müssen erstmal durch cleveres Nachdenken auf alle möglichen potenziellen Fehlerfälle kommen, damit Sie dann überhaupt die Idee haben, das zu prüfen. Ja, also ich meine, das Erste ist natürlich auch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern, die uns dann sagen, welche Anforderungen sie haben, welche Spezifikationen, dass wir uns Gedanken machen können, wie kann man so einen Prüfstand bauen, wie kann ich so einen Test gestalten, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Das heißt, wir benötigen hier natürlich auch schon ein weitgehendes Verständnis der ganzen Fluggeräte und Raketen und der Missionen, sonst können sie diese Leistung gar nicht erbringen, weil sie nicht so denken können wie ihr Auftraggeber, das müssen sie einfach. Ja. Was hier hilfreich hinzukommt, ist natürlich unsere Forschung. Wir testen ja nicht nur Triebwerke, sondern wir forschen ja in Triebwerken. Wir haben hier Forschungsprüfstände, haben hier entsprechende Modelltriebwerke, in denen wir Phänomene studieren, Wärmeübergänge, Gemischaufbereitungen, Treibstoffzersetzungen. Und diese Zusammenarbeit zwischen Betrieb dieser Prüfstände, also das Testen von aktuell fliegenden Triebwerken bis hin zur Forschung, gibt uns dieses breites Know-how und die Spanne, dass wir diese Aufgabe auch erfüllen können. Das heißt, Sie sind nicht nur reiner Infrastrukturdienstleister, der halt hier im Wald irgendwo ein paar ruhig gelegene Triebwerksprüfstände hat, sondern Sie entwickeln A, die Methode hinter der Prüfung an sich und machen B, auch Grundlagenforschung oder angewandte Forschung im Bereich Raketentriebwerke. Ja, wir waren zum Beispiel involviert in alle Anomalien. Also wir haben dann entsprechende Tests gemacht, zum Beispiel als das Oberstufentriebwerk Aestus diese Probleme hatten, haben wir maßgeblich auch dazu beigetragen, die Probleme zu lösen. Mhm. Das ist einmal auf dem Testbereich, wie kann ich das testen? Wir haben damals die Originalflugleitungen eingebaut, um die gleichen Versorgungsbedingungen wie an der Rakete zu simulieren, zu haben. Auf der anderen Seite wurden von unserer wissenschaftlichen Grundlagentest durchgeführt über das Einspritzverhalten, über die Gemischaufbereitung in diesen Triebwerken. Wir setzen auch jetzt an den Prüfständen zunehmend Diagnostiken ein, die wir in der Forschung entwickelt haben, also entsprechende Lasermessmethoden, Kameratechniken, also Hochgeschwindigkeitskamera, Thermografiekamera, dergleichen oder auch dann andere Dinge werden auch zunehmend nachgefragt, weil mit diesen wissenschaftlichen Sichtweisen wir doch wesentlich mehr Erkenntnisse aus einem Versuch herausziehen können, wie ohne. Ja. Und da ist oftmals nicht nur die Messung wichtig, sondern die Interpretation der Messergebnisse. Klar. Da brauchen Sie wieder unsere Wissenschaftler, die das interpretieren können, was man gesehen hat. Ja. Wie sieht so ein typischer Prüfstand aus? Wie groß, große Bettowand oder wie? Ja, also die klassische Bauweise ist normalerweise, ich habe eine Betonwand, hinter dem das Triebwerk getestet wird. Die Betonwand ist so designt, dass bei einer Fehlfunktion des Triebwerkes der Prüfstand sicher ist. Also ein Versagen des Triebwerkes ist für uns jetzt keine Fehlfunktion oder kein Störfall, sondern wir gehen bei jedem Versuch müssen wir davon ausgehen, das Triebwerk versagt. Ja. Also müssen alle Maßnahmen im Vorfeld schon getroffen sein, dass wir das beherrschen. Wenn wir den P5, das ist also ein Prüfstand, der für das Vulkan-Triebwerk gebaut worden ist, also für die Ariane 5, da war die Anforderung, dass der Sauerstofftank die gleiche Höhe hat über dem Triebwerk wie in der Rakete, um einfach die Versorgungsbedingungen aus dem Sauerstofftank noch zu simulieren, die sogenannte Pogo-Schwingungen. Es gibt also in so Versorgungsleitungen Schwingungen, so Lenkschwingungen der Flüssigkeitssäule und die kann Probleme führen beim Anfahren, beim Brennschluss des Triebwerkes und hier haben wir quasi die Originalbauhöhe nachgebildet, Ariane. Die Tanks an diesem Prüfstand sind entsprechend auch vom geometrischen Volumen der Rakete. Damit haben wir den gleichen Druckverlauf im Tank und die gleiche Bedrückungsrandbedingungen. Wir simulieren also praktisch mit unserem Prüfstand die Rakete. Mhm. Um dann das Triebwerk möglichst schon nahe am tatsächlichen Fluglasten zu testen. Blöde Frage, wie man sich das vorstellt, ist das dann Triebwerk, liegt die Rakete flach, horizontal oder steht die senkrecht? Jetzt in dem Fall ist es klar, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Aber, also wir haben jetzt weitgehend vertikale Prüfstände, das heißt die Triebwerke feuern nach unten, entsprechende Einbaurichtung in der Rakete oder Startrichtung. Ja. Wir haben aber auch Forschungsprüfstände, diese Brennkammerprüfstände sind horizontal. Der Vorteil ist, wenn Sie horizontal bauen, werden die nicht so groß, die Prüfstände, Sie können sie kleiner, kompakter bauen. Aber sobald Sie reingehen und Sie wollen ähnliche dynamische Prozesse bei Zündung validieren, wie sie tatsächlich stattfinden, müssen Sie natürlich die Einbaulage berücksichtigen. Zum Beispiel das Füllen des Triebwerks mit Treibstoff. Mhm. Das Ganze läuft natürlich vertikal anders als horizontal. Aus dem Grund müssen wir auch die Triebwerke so testen, wie sie tatsächlich dann am Startplatz angebrannt werden. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was Sie geantwortet haben. Deshalb frage ich es nochmal. Testen Sie, wenn ein neues Triebwerk entwickelt wird, den Typ oder wird jedes einzelne Stück, das irgendwo eingebaut wird, ausprobiert, bevor man es dann verwendet? Also im Prinzip, es gibt die Phasen der Entwicklung, der Qualifikation, der Produktion. Ja. Wir hier machen eigentlich nur in Ausnahmefällen Produktionstests. Die meisten Produktionstests laufen in Frankreich bei der Firma Snegmark. Beim Hersteller. Genau, weil die auch diese Produkthaftung quasi, die Produktgarantie übernehmen. Yeah. Die wollen natürlich auch selber dann ihre Triebwerke testen. Wie unsere Stärke ist die Forschung und hauptsächlich da die Entwicklung und Qualifikation der Triebwerke. Und da bekommen wir am Anfang Entwicklungsmodelle, die sind meistens schwerer und sind mit deutlich mehr Messtechnik ausgestattet und haben teilweise auch noch Technologien, die vielleicht später noch verändert werden. Da fängt man dann die Tests an und versucht das Triebwerk zu testen, also sogenannte Vorläufe, also Pre-Development Models, PDM-Modells dergleichen. Wenn dann daraus wird dann meistens ein Review, der verantwortliche Triebwerkshersteller kann dann mit diesen Ergebnissen der Test nachweisen, grundsätzlich sind seine Technologien in Ordnung. Dann kommt ein Designmodell, ein Engineeringmodell, also schon die Triebwerke, wie sie eigentlich sein sollen. Die werden dann bei uns entwickelt, bis sie qualifiziert sind, bis man das Ganze validiert hat. Und dann wird irgendwann das Design eingefroren, gegenüber dem Kunden ESA. Ja. Und dann kommen die Qualifikationsmodelle, die mit diesem eingefrorenen Design abgenommen werden. Mhm. Das sind dann mehrere Hardware-Modelle, die dann getestet werden. Man muss ja auch Produktionsvariationen oder Schwankungen in Betracht ziehen dergleichen. Das heißt, man hat dann mehrere Hardware-Modelle, die man testet, um zu schauen, schwankt irgendwas oder man muss auch aussehen bei so einer Entwicklung eines Triebwerkes. Wenn wir ein Problem am Prüfstand detektieren, dauert es über ein Jahr, bis wir ein Triebwerk bekommen, bei dem was geändert worden ist. Der Durchlauf von Änderungen ist doch, hat eine gewisse Länge, weil das muss ja validiert werden, ausgewertet, auf Komponentenlevel wieder eingebracht werden. Und bis es dann ein Triebwerk kommt, dauert es Minimum ein Jahr oder eineinhalb Jahr. Das heißt, für manche Entwicklungen haben wir nur 3 Zyklen. Nach 3 Zyklen muss quasi schon das endgültige Design mehr oder weniger stehen, weil sonst die Zeitskala nicht mehr ausreichend ist. Wie Computer werden immer schneller, besser, die theoretischen Methoden werden immer besser. Ein Beispiel, was ich immer ganz gern bringe, ist, dass bei Neuentwicklungen von Segelflugzeugen sogar der Prototyp schon in den endgültigen Formen hergestellt wird, weil die vorher so genau wissen, dass das Ding toll sein wird, dass sie eigentlich gar keinen wirklichen Prototyp mehr bauen. Mhm. Wie viel Änderungen an solchen Triebwerken passieren denn dann überhaupt im Rahmen von so einer Qualifikation zum Beispiel? Kommen die Triebwerke meistens schon so, dass alles toll ist, oder sind es wirklich noch signifikante Unterschiede oder Änderungen, die man dann danach den Tests einbaut? Also ich persönlich habe schon das Gefühl, wenn die Triebwerke zum ersten Mal kommen, haben die mittlerweile schon einen recht hohen Standard. Also die Auslegungstool und das Wissen, wie ich ein Triebwerk bauen soll, ist doch deutlich besser geworden. Ja. Das andere ist aber, seit man sehr viel mit Rechnern modelliert und macht, werden es beinahe mehr Tests, weil man dann immer mehr die Modelle validieren muss. Und dann bewegen wir uns natürlich hier am Rande. Also wir haben hier Reaktionen zu berücksichtigen, wir haben Strömungstechnik zu berücksichtigen, Temperaturen, andere Phänomene, Zwei-Phasen-Strömungen. Die heutigen Simulationsprogramme sind auch nicht in der Lage, quasi komplett so ein Triebwerk zu erfassen und zu modellieren. Also es gibt da noch sehr viele Bereiche, die letztendlich über semi-empirische Modelle, also Versuchsergebnisse plus Rechnung, dann validiert werden, um angepasst zu werden. Also auch, ich hatte kürzlich eine Episode über den ETW, den Windkanal in Köln, und da kam eben auch mit raus, dass eine der wesentlichen Aufgaben vom Experiment darin besteht, die theoretischen Modelle zu plausibilisieren, sodass man damit dann weitere Vorhersagen machen kann. Ja, also wenn man sich vorstellt, was bleibt eigentlich am Ende nach so einer Triebwerksentwicklung? Der Triebwerkshersteller hat am Ende ein validiertes Funktionsmodell seines Triebwerks. Er kann mit diesem Modell vorhersagen, wie sich wohl sein Triebwerk oder wie die Rakete bei der Mission verhält. Ja. Zweitens haben wir nachgewiesen, dass die Produktion funktioniert. Wir haben dann quasi die Herstellung des Triebwerks validiert. Das sind so das, was eigentlich bleibt. Man hat auf der einen Seite, man weiß, ich kann das Triebwerk immer mit gleichbleibender Qualität produzieren, und ich habe hierfür ein Modell, das mir vorhersagt, wie sich das Ganze verhält oder funktioniert. Das ist der ideale Punkt. In Realität muss man natürlich immer wieder Tests machen, um so begleitende Programme, also wie dieses, es gibt so ein ARTA-Programm, das ist also eine Ariane Research and Technology Company Program, also so ein begleitendes Programm, um einfach die Qualität sicherzustellen. Ja. Weil ich beim Flug ja nicht ein Triebwerk extrem teste, sondern Nominalpunkt fliege, kriegen wir alle 1,5 Jahre mal ein Triebwerk, um das wieder extrem zu testen. Ah, ja, okay. Um zu sehen, ob das sich noch so verhält, wie es sich verhalten soll. Dass sich nichts eingeschlichen hat bei der Produktion. Ja, und auch um Innovationen zu testen. Weil während dem Betrieb kommen ja auch immer neue Ideen, Innovationen, die möchte man einbringen, die müssen aber auch getestet werden. Ja. Das machen wir über so ein begleitendes Programm. Aber die Produktionsprozesse gucken Sie sich nicht an. Also Sie gehen also nicht zu Snegma und gucken, ob die alles richtig aufschreiben. Nein. Aber die ESA macht es als Kunde, oder? Es sind unterschiedlich. Der Kunde der Firma Snegma letztendlich ist ja, der Launcher wird von EADS Astrium hergestellt in Le Mureau. Also es läuft so ab, dass die Arianespace die Ariane vermarktet. Ja. Die Arianespace beauftragt dann EADS Astrium mit der Herstellung dieser Raketen. Ja. Und letztendlich ist auch da die Qualitätssicherung. Die ESA selber ist eher drüber für Entwicklungen, Neuentwicklungen, Weiterentwicklungen, ja, für diese Dinge. Okay. Und natürlich gibt es von der ESA zusammen mit dem französischen Partner CNES, also Centre National Études Spatiales, ja, eine Organisationseinheit, die sich um die Qualität kümmert und schaut, dass das auch alles funktioniert. Sie haben ja auf der anderen Seite auch das, ist kein Problem, aber sie haben natürlich nur eine Industrie in Europa. Ja. Also muss natürlich auch letztendlich der Steuerzahler, also die ESA, repräsentiert ja die Agenturen jedes Landes, also auch letztendlich die Steuergelder, ja, müssen die sich auch vergewissern, dass das Ganze in sinnvollen Bahnen abläuft, ja, und entsprechend geht. Das haben wir auch immer diese Ministerratskonferenzen alle ein paar Jahre, auf dem dann beschlossen wird, ob diese Programme umgesetzt werden, mhm, oder nicht. Da warten wir jetzt gerade drauf. Nächstes Jahr, in den nächsten Jahren, ist die nächste Ministerratskonferenz, die für uns sehr wichtig ist, weil dort hoffentlich der Beschluss gefasst wird, die neue Oberstufe fertig zu entwickeln, mhm, Ariane 5 im mhm. Für uns ist das ein wesentlicher Teil. Ja. Ich persönlich bin ganz zuversichtlich, aber aufgrund der heutigen Meldungen aus dem Euroraum und anderen Dingen ja, sind natürlich die Gelder nicht mehr so da, klar, dass man solche Entscheidungen so einfach trifft. Ja. Und man muss auch sehen, eine Firma wie die Firma IADS Astro in Motobrunn oder auch eine Firma Snecma in Frankreich macht einen Großteil ihres Umsatzes nicht durch die Produktion von 6, 7, 8 klar, Triebwerken im Jahr, sondern durch die Forschung, Entwicklung. Ja. Also wenn es keine Neuentwicklung gibt, haben die ja auch ein Problem. Ja. Ja. Das hängt einfach zusammen. Letztendlich, die Raumfahrt ist für mich im Wesentlichen ein politischer Wille. Ich möchte einen eigenständigen Zugang, ja, zum All in Europa haben. Ja. Wenn ich den rein kommerziell betreibe, ja, wird es schwierig. Ja, das, ja, absolut. Ja. Aber das ist auch weltweit so. Also auch Amerika leistet sich eine Rakete nicht wegen kommerzieller Seite. Nee, also ich meine, und da hatten wir auch jetzt mit dem ganzen Shuttle Retirement und den tausendfachen Diskussionen, ja, um die Nachfolge auch genau den politischen Einfluss wieder gesehen. Ich meine, das war ja vorher nicht so ganz das Witz gemeint, ja, dass irgendwo in den Bundesstaaten Hersteller von Feststoffraketen ist. Ja. Und da baut man auf einmal die Ares als komplette Feststoffrakete. Ja, ja. Also das weiß ich nicht, ob das so aus rein technischen Gesichtspunkten entschieden worden wäre. Ne? Ich denke auch, dass der politische Druck jetzt deutlich steigert, ja, in den USA, weil Space Shuttle war eins der wesentlichen Programme, das wesentliche Programm, das die Infrastruktur in der Raumfahrt erhalten hat. Ja. Ich kenne sehr viele Testgelände und Firmen, die jetzt, wenn sie kein Nachfolgeprogramm bekommen, nicht ewig überleben. Klar, logisch. Ja. Da wird es schwierig und der politische Druck wächst. Ja. Sollen wir hier noch ganz kurz eine kleine historische Perspektive aufmachen? Wie lange gibt es denn hier diesen Standort? Ja. Einige Gebäude sehen ja schon etwas älter aus hier. Also wir wurden 1959 quasi gegründet vom Herr Professor Sänger. Mhm. Ach, deshalb heißt der Weg so. Ja, der war in Stuttgart beheimatet mit seinem Institut und hat ein Testgelände hier in der Nähe gesucht. Bedingung war eine Stunde Autofahrt. Dann hat er, ich glaube, über 30 Gelände sich angeschaut und hat dann praktisch ganz analytisch ausgewählt, plus, minus, wer hat die meisten Plus, das waren wir ja, und hat er das Gelände hier ausgewählt. Die Plusfaktoren oder die positiven Faktoren war einmal, die nächste Ansiedlung ist jetzt so 2,5 Kilometer entfernt, also aufgrund des Sicherheitsbereichs, ja, und dergleichen. Dann haben wir hier genügend Wasser, wir haben eigene Brunnen und dergleichen, mhm, für Kühlwasserversorgung. Wir haben hier eine Tallage, die Prüfstände sind unten in der Tallage angeordnet. Diese Tallage bildet einen natürlichen Schutz. Einmal Schall und auch einmal, wenn ich Trümmerflug hätte, weil ich habe natürlich gegenüber den Gegenhang. Das heißt, die Trümmer werden alle eingefangen. Das Tal schützt mich quasi. Mhm. Dann habe ich durch die geodätischen Höhenunterschied von über 40 Meter, wir haben die Wasserversorgung praktisch auf dem Berg stehen. Mhm. Die Prüfstände unten, ich habe immer 4-5 Bar Wasserdruck an den Prüfstände, muss während dem Versuch das Wasser quasi durch den Berg runterlaufen lassen. Ja. Und so gab es also einige Aspekte, die hier für diesen Standort gesprochen haben. Eins der ersten Programme waren dann praktisch nationale Programme in Deutschland mit so einer Pilz-Rakete, die aber sehr schnell dann ad acta gelegt worden, weil einfach in der 50er Jahre, 59, 60, war die Zeit noch nicht reif, dass Deutschland was Eigenständiges macht. Da waren einfach die Alliierten noch da. Ja. Und man hat dann das ELDO-Programm angefangen. Wie? ELDO. Das erste europäische Launcher-Programm. Mhm. Das war also eine Rakete, die wurde in Australien, in Woomera, sollte die gestartet werden. Die, ich glaube, ATTAC hat das geheißen, war die Organisation. War England, Frankreich, Deutschland beteiligt. Wir in Deutschland haben die Oberstufe gemacht. Aus der Zeit stammen schon die Wurzeln bei uns. Das Testen im Vakuum und das Testen von Antrieben fürs Weltall. Da haben wir schon das erste Know-how geholt. Dieses ELDO-Programm war leider nicht erfolgreich. Man hat 1, 2, 3 Fehlstarts gehabt und dann hat man das Programm eingestellt. Ein wesentlicher Grund war aber auch die Managementstrukturen in diesem Programm. Deutschland, England und Frankreich waren gleichberechtigt. Mhm. Und anschließend hat dann Frankreich den Lead übernommen in der Raumfahrt. Und mit der Ariane hat dann dadurch Frankreich auch die Strukturen gestrafft. Und das war nach meiner Meinung ein Grund, auch warum die Ariane sehr erfolgreich geworden ist. Wir haben dann Anfang der 70er Jahre mit Ariane begonnen. Und bis heute sind wir an Ariane gebunden. Von der Seite her haben wir jetzt 2009 die 50-Jahr-Feier gehabt. Sind jetzt 52 Jahre alt quasi. Ist auch eine wesentliche Voraussetzung, um so ein Testgelände überhaupt betreiben zu können. Die Leute kennen uns, wir sind hier etabliert. Sie können ohne Rückendeckung der Öffentlichkeit, ohne die Bevölkerung, die hier in der Nähe wohnt, so ein Gelände nicht betreiben. Man muss uns wollen. Hat das wirklich Einfluss? Ich meine, macht das hier Lärm? Stinkt das? Oder? Nein, die, man muss sehen, wir sitzen ja mitten im Wald, in einer wunderschönen Gegend eigentlich. Ja. Der Lärm selber, den messen wir ja ständig und den halten wir auch ein. Das ist nicht das Problem. Aber einfach die Akzeptanz, dass solche Arbeiten hier getan wird. Und im Gegenteil, also die Leute sind sehr begeistert. Die fragen auch immer nach. Wir haben also hier einen Tag auf den Tür gehabt vor ein paar Jahren. Über 20.000 Besucher. Es hat sich bis auf die Autobahn hier zurückgestaut. Wir mussten da schauen, darf man das bewältigen. Aber das zeigt uns schon die hohe Interesse, aber auch die Unterstützung, die wir bekommen. Was heutzutage nicht in allen Bereichen selbstverständlich ist, dass man so eine Unterstützung für so eine Technologie bekommt. Nee, und da sind wir auch dankbar. Also wir haben sehr gute Unterstützung durch die Gemeinde hier, durch die Gemeinde Harthausen, die uns unterstützt. Und natürlich auch hier das Land Heilbronn, muss man sagen, sind wir sehr zufrieden. Ja. Und zurzeit planen wir auch eine Geländeerweiterung. Wir haben uns also jetzt vorgenommen, sogenanntes Lambushausen 2020, in Anlehnung an viele andere Programme, aber wir müssen auch zukunftsfähig werden. Ja. Das heißt, zum einen haben wir Anforderungen durch unseren Institutsentwicklungsplan, wo wir neue Dinge machen wollen. Wir haben Anforderungen durch unseren Mieter, die Firma Astrium ist ja hier vor Ort mit über 350 Leute. 350? Ja. Wow. Wir haben 200 ungefähr Beschäftigte, also hier am Standort sind 550 Leute beschäftigt, circa. Und wir haben natürlich Herausforderungen aufgrund der ESA-Programme. Wir planen aktuellen Stufenprüfstand für die neue Oberstufe. Wir haben hier im Eingangsbereich jetzt zur Nachwuchsgewinnung einen Campus, den DLR-Campus. Wir haben jetzt eine Summer School mit Studenten. Es waren, glaube ich, 24 oder 25 Studenten hier, die dann über einige Wochen von uns dann Vorlesungen gehört haben, praktische Anwendung bekommen haben. Und das Ziel ist quasi, Leute mehr für Technik zu begeistern, für die Raumfahrt mehr reinzubringen. Ja. Da sind wir sehr aktiv und da müssen wir einfach das Gelände anpassen, um dann auch in Zukunft einfach zukunftsfähig zu sein. Ja. Und es läuft recht gut zurzeit. Was suchen Sie für Leute, falls der ein oder andere zuhört? Was sind das typische? Ja, im Wesentlichen sind es Ingenieure und Wissenschaftler. Also wir haben einige Physiker hier, sehr viele Ingenieure. Ich selber bin ja Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur, haben einige hier. Wir haben auch Verfahrenstechnik, Messtechnik, alles Mögliche. Die wichtigste Voraussetzung ist Raumfahrtbegeisterung. Ja, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit jedem, der raumfahrtbegeistert ist. Der hat so eine hohe Motivation, dass er eigentlich hier gerne arbeitet. Wir unterliegen ja dem öffentlichen Dienst, dem TVÖD. Das heißt, über finanzielle Anreize verfüge ich jetzt nicht so, um Leute hier anzuwerben. Klar. Aber dafür, die Leute, die herkommen, sind auch von ihrer Begeisterung sehr, sehr gut eingestellt, läuft gut. Wir sind international aufgestellt. Wir haben immer wieder Leute aus Frankreich. Studenten sind da. Also von der Seite her sind wir sehr gut integriert. Ja. So, damit sind wir am Ende vom sozusagen Teil 1 von dem Theoriegespräch. Wir sind jetzt noch ein bisschen über die Prüfstände spaziert und haben da noch ein paar Ergänzungen aufgenommen. Wie viele Prüfstände haben Sie hier insgesamt? Ja, wir haben zurzeit ca. 7 Prüfstände, aber teilweise natürlich mit 2 oder 3 Testpositionen. Okay, und die unterscheiden sich in Größe? Ja, also wir haben Prüfstände für die Kleintriebwerke von 1 bis 400 Juden. Bis hin zu den großen Prüfständen P5 bis zu 130 Tonnen Schub. Hier haben wir also eine Höhenanlage für Verlindantriebe, die wir so bis zu 2 Stunden betreiben können, um quasi komplette Missionsprofile nachzufahren und zu testen. Damit sind wir dann in der Lage, quasi Weltraumbedingungen über 2 Stunden herzustellen oder auch länger. Und also Weltraumbedingungen heißt logischerweise Vakuum, aber auch Temperaturen vielleicht, oder? Ja, einmal Vakuum und einmal teilweise Thermalumgebungen. Das heißt, wir haben auch Kühlsysteme drin, um einfach die Hintergrundstrahlung zu reduzieren, dass einfach die Kälte des Weltraums auch durchkommt. Ja, okay. Und die Ampel hier, die wir hier sehen, wenn die rot ist, dann ist ein Test und man darf nicht weiter. Ja, also wir haben hier 3 Zustände. So, jetzt grün dürfen wir durchlaufen. Bei gelb dürfen wir uns durchlaufen, sollen uns nicht auffallen, sondern nur durchgehen. Bei rot ist gesperrt. Okay. Es gibt natürlich dann auch hier noch Durchsagen über Lautsprecher. Und wenn, im Ernstfall sind hier noch Ketten und Wachleute davor, um sicherzustellen, dass keiner in den Sicherheitsbereich eingeht. Ja. Am P5, am Prüfstand P5 haben wir einen Sicherheitsbereich ungefähr von 500 Meter Radius um den Prüfstand herum, um einfach sicherzustellen, dass wir den Versuch immer sicher beherrschen. Und wie viele Versuche pro Jahr, Tag, Monat machen Sie da ungefähr? Also an den Großprüfständen wie P5 oder P4, P3 sind wir in der Lage, vielleicht 30 Versuche jeweils zu machen. Bei den kleinen Pro Jahr. Bei den kleinen Prüfständen natürlich mehr. Hängt damit zusammen, dass wir quasi nur in der Lage sind, pro Woche einen Versuch zu fahren. Wir brauchen für eine Woche für die Vorbereitung. Und wenn Sie dann noch die Integration von Triebwerken, den Wechsel von Triebwerken, Wartungsperioden zubringen, kommen wir so auf 30 Versuche im Jahr. Ja, hier am Prüfstand P2 wurde zum Beispiel von der Firma Astrium auch das ATV, also das automatische Transfervehikel, diese Antriebssysteme getestet, die jetzt zurzeit erfolgreich im Einsatz sind, um einfach die Raumstation zu versorgen. Und Sie haben vorhin ja schon gesagt, dass quasi jeder Satellit, der von EADS Astrium gebaut wird, mit einem Triebwerk ausgestattet ist, was hier qualifiziert wurde. Ja, also in Europa sind quasi alle Satellitenantriebe mehr oder weniger hier von der Firma Astrium. Weltweit haben die, glaube ich, einen Marktanteil von 40%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wenn Sie mit Ihrem Handy telefonieren über Satellit, dass irgendein Triebwerk aus Lambershausen sein Handy im Spiel hatte. Okay. Also wir sind hier jetzt am Prüfstand P3, bei dem wir die Brennkammern, zum Beispiel auch von den großen Triebwerken Vulcan 1, haben wir hier ohne Torpumpen getestet. Das heißt, wir haben hier 800 Bar Versorgungsdrücke für Wasserstoff, Stickstoff und können dann so ein Triebwerk für 30, 40 Sekunden hier nur die Brennkammer testen. Diese Prüfstände mit diesen Hochdruckversorgungen sind auch einmalig in Europa. Und woher kommen dann da die Drücke, wenn nicht von der Turbopumpe? Ich meine, da muss ja auch irgendwie Pumpen geben. Ja, wir haben hier natürlich konventionelle Membranpumpen von der Firma Hofer. Und wir pumpen dann praktisch über Wochen den Druck hoch und können den dann in einem Test einfach verwenden. Das heißt, im Prinzip haben Sie einen Druckbehälter und der wird langsam aufgepumpt und nicht in Echtzeit sozusagen. Genau, wir haben also einen Druckbehälter, in dem der Druck auf Vorrat aufgepumpt wird, um dann in den kurzen Versuch wieder zu entlasten. Okay. Jetzt sind wir hier im P4. Ja, also wir befinden uns hier im P4 auf der Testposition P4-1. Wir stehen jetzt hier von einer großen Vakuumkammer, 6 Meter hoch, über 6 Meter Durchmesser, in dem das neue Oberstufentriebwerk Vinci getestet wird. Das heißt, das Triebwerk wird innerhalb dieser Vakuumkammer bei wenigen Millibar mit laufendem Triebwerk getestet. Die Vakuumkammer selber verfügt über Kühlpanels, die quasi wassergekühlt sind, um einmal die Wärmeeinstrahlung der Düse in die Kammer, aber auch die Rückstrahlung zu verhindern. Die Düse hat 1500 Grad oben, das heißt, wir haben hier eine starke Belastung durch Strahlung und wir müssen auch verhindern, dass wir Rückstrahlung bekommen. Im All habe ich ja keine Rückstrahlung, sonst würden wir die Düse hier höher belasten, wie eigentlich im Weltall nötig. Das Triebwerk selber hat über 4 Meter Höhe, wird dann oben an eine Schubmesseinrichtung integriert. Wir messen also beim Betrieb den Schub, um nachher da die Leistung zu berechnen. Wir haben dann entsprechend Wasserstoff-Sauerstoffversorgung und wir haben dann auch hier große Leitungen, mit denen wir diese Vorkühlung simulieren. Das Triebwerk selber wird ja auch während dem Flug in der All abgekühlt, im Vakuum. Und das müssen wir auch hier validieren, um einfach die Mengen, die man braucht, um so ein Triebwerk kalt zu bekommen, um die zu kennen für den späteren Missionsprofil, für die Rakete. Das Ganze ist seit 2005 im Betrieb, dieser Prüfstand, stellt ein Investitionsvolumen oder ein Projektvolumen ungefähr von 70 Millionen Euro dar, die hier investiert worden ist. Wobei man sagen muss, wir haben also hier diese Vakuumkammer, kommt aus Spanien. Wir haben hier Dinge, die aus anderen Ländern halt kommen, die entsprechend sich beteiligen am Ariane-Programm, die dann hier ihre Hardware ausgeliefert haben und investiert haben quasi. Der klassische europäische Verteilungsalgorithmus halt letztendlich. Ja, aber insofern bemerkenswert, also so eine Vakuumkammer, die quasi in Spanien gekauft worden ist, mit letztendlich spanischem Return, steht jetzt in Deutschland. Ja, klar. Das ist ja die Idee von der ESA, dass eben nicht jeder alles machen muss, ne? Ja. Können wir gerade mal kurz. Ja. Das heißt, da unten durch das Loch geht dann letztendlich der Abgasstrahl raus. Also das Prinzip der Höhensimulation. Wir haben praktisch die Düse. Am Ende der Düse habe ich eine hohe Strömungsgeschwindigkeit über Mach 5 und niedrige Druck von wenigen Millibar. Dann kommt ein Überschalldiffuser, quasi eine umgekehrte Düse, in dem aus der Strömung wieder verlangsamt wird und wieder Druckrückgewinn. Das heißt, am Ende vom Überschalldiffuser habe ich so 280 Millibar. Und dann habe ich sogenannte Dampfstrahlejektoren. Das heißt, über Ejektoren, oh, jetzt geht die Heizung an hier. Über diese Ejektoren sauge ich quasi die Abgase ab. Diese Dampfstrahlejektoren haben insgesamt einen Dampfverbrauch von 250, 260 Kilo Dampf pro Sekunde. Entsprechend 600 Megawatt thermischer Leistung. Ich bräuchte eigentlich praktisch ein Kraftwerk, um die zu versorgen. Wir haben hier Raketenbrennkammern entwickelt mit Alkohol und Sauerstoff. Und diese Alkohol-Sauerstoff-Dampferzeuger spritzen wir Wasser ein und dann unser eigenes Dampf erzeugen für den Zeitraum des Versuches. Wie lange läuft so ein Versuch? Sie haben es vorhin, glaube ich, schon gesagt, irgendwie ein paar Minuten im Normalfall. Ja, also das Triebwerk hier können wir 770 Sekunden testen. Die ganze Anlage läuft so 1000 Sekunden. Okay, und dann sind die Vorräte an Verbrauchsmaterial leer. Genau, dann ist das Kühlwasser soweit herunter und wir haben die Treibstoffe verbraucht. Okay. Also wir stehen jetzt hier oben am Prüfstand, ca. 17, 18 Meter über dem Grund des Prüfstandes. Vor uns liegt jetzt dieser Ejektor, die erste Ejektorstufe, die quasi dieses Abgas absaugt. Die wird mit 100 Kilo Dampf pro Sekunde versorgt. Das heißt also, wo wir gerade vorher standen, wenn wir das mal kurz als die Höhe 0 definieren, dann hängt das Triebwerk ein paar Meter da drüber, ja, und das Management des Abgasstrahls geht nochmal 15 Meter nach unten, grob. Genau, ungefähr 15 bis 17 Meter nach unten. In einem Überschalldiffuser wird das Abgas nach unten geleitet, rückverdichtet, umgelenkt, 90 Grad. Dann haben wir hier eine Ejektorstufe, haben einen großen Kondenser, durch den so 3 bis 4 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, die unter 10 Grad gekühlt sind, eingespritzt werden, weil der Kondenser wird bei 280 Millibar betrieben. Und da muss ich einfach das Delta T berücksichtigen, dass bei 280 Millibar bei 60 Grad ungefähr das Wasser schon wieder anfängt zu kochen. Und am Ende vom Kondenser habe ich dann zwei große Ejektorstufen mit jeweils 60 Kilo Dampf pro Sekunde, um quasi gegen Umgebungsdruck ein Bar rück zu verdichten. Und das ist dann der Grund dafür, dass sich über dem Gelände hier ein entsprechendes Sperrgebiet befindet, weil wenn du hier mit dem Flieger drüber fliegst in ein paar Meter und es kommt so eine Ladung Dampf raus, unerwartet, ist vielleicht nicht so gut. Ja, es kommt dann zu heftiger Thermik für die Flieger. Aus dem Grund haben wir Überflugverbot. Das Zweite ist noch, wenn wir eine Notentlastung der Wasserstofftanks haben, würde hier eine Wasserstofffolge weggehen, was auch nicht jedem Flieger gut tut. Ja, wenn ich hier nach oben gucke, dann geht das Gebäude, in dem wir gerade standen, auch noch mal ungefähr, weiß nicht, 20, 30 Meter nach oben. Ja. Was ist da drin dann noch? Also im oberen Bereich sind dann die Versorgung, also die Tanks mit Wasserstoff und Sauerstoff. Wir haben also neben dem Prüfstand große Tanks, mit denen die lange Laufzeit gemacht werden, und haben oben drüber sogenannte Buffertanks, mit denen das Triebwerk gezündet wird. Sinn ist es, dass wir zwischen diesen Buffertanks und Triebwerk die gleiche Leitungslänge oder ähnliche Leitungslänge wie in der Stufe haben, um das gleiche hydraulische Verhalten zu haben, damit die Druckstöße, der Wasserschlag bei Brennschluss und dergleichen nicht zu groß werden, haben wir hier Puffertanks quasi. Okay, ja, verstanden. Hier an der Seite haben wir auch noch die Ejektorstufen, mit denen wir quasi den Vorkühlwasserstoff und Sauerstoff absaugen. Wir müssen ja auch das Triebwerk ja im Vakuum abkühlen. Aus dem Grund saugen wir hier Wasserstoff und Sauerstoff mit diesen Ejektoren ab. Und hier kommt uns wieder dieser Nassdampf zugute, den wir herstellen. Mit Nassdampf haben Sie keine Sicherheitsprobleme mit Wasserstoff, weil Sie praktisch keine Zündung zulassen. Dieser Nassdampf sorgt dafür, dass wir hier immer im sicheren Bereich sind. Ja, ich meine, wenn man hier so rumläuft, das sieht es nicht so aus, als ob hier alles extrem explosionsgefährdet wäre. Einfach so vom Ambiente her, so, ja, den Eindruck macht es nicht. Nein, also wir sind hier sehr sicherheitsbewusst. Wir haben jetzt, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann hier mal ein Unfall war. Wie gesagt, ein Abschalten des Triebwerks ist für uns jetzt keine Anomalie, sondern wirklich einen Unfall haben wir ja eigentlich nicht gehabt. Was auch noch bemerkenswert hier ist, vielleicht am Prüfstand, durch das, dass dieser Kondenser bei 280 Millibar betrieben wäre, haben wir ca. 30 Meter unterhalb des Prüfstandes einen großen Tiefstollen mit 6000 Kubikmeter Wasservolumen, um einfach das Wasser aus dem Vakuum ablaufen zu lassen. Durch die geodätische Höhe haben sie dann, ist nur der Wasserspiegel, der ansteigt, aber das Wasser läuft einfach ab. Ja, ja, ja. Also noch einiges mehr an Infrastruktur, die man jetzt ja gar nicht sieht. Ja. Dann haben Sie hier auch Wasserpumpen. Wir haben also Kühlwasserpumpen für den Diffuser. Wir müssen das Wasser hier auf 13 Bar bringen. Wir brauchen über 10 Meter Wassergeschwindigkeit, um einfach die große Wärmemenge aus dem Diffuser abzuführen. Da sind zwei Wasserpumpen drin, ich glaube jede mit 1,3 Megawatt elektrischer Leistung. Hier setzen wir elektrische Pumpen an, weil wir die in der Sequenz anfahren müssen. Und elektrische Pumpen, also mit elektrischen Antrieben, können Sie natürlich sicherer anfahren wie Dieselpumpen. Dafür haben wir natürlich hier eine entsprechende Versorgung gebraucht, die auch entsprechend Aufwand hatte. Also das Ganze hier hat einige Infrastrukturleistungen, die wir entwickelt haben. Also Prüfstandsbau bedeutet nicht einfach gängige Technik auf den Markt nehmen und aufbauen, sondern Sie müssen in vielen Bereichen Eigenentwicklungen machen, selber das ganze Design, weil sie finden hier auch kaum noch Firmen, die in diesem Bereich überhaupt Know-how haben oder einem unterstützen können. Klar, ja, ja. Ja, das war auch bei der Windkanal-Episode auch so, dass da so ganz triviale Geschichten wie kann ich irgendein Loch oder irgendeinen Spalt mit irgendwas Gummiartigem abdichten, der dann bei den Kryotemperaturen überhaupt nur dicht bleibt und so. Also so ganz kleine Details, wo man dann irgendwie Kaugummi ausprobiert und so. Ganz unkonventionell. Ja, also man muss hier durchaus kreativ sein, um dann diese Probleme zu lösen. Eine bemerkenswerte Sache ist noch, wir haben hier in der Abgasanlage eine 3 Meter durchmessende Vakuumklappe, die in kleiner eine Sekunde schließt. Sollen wir irgendeine Anomalie, irgendein Problem haben, machen wir die Klappe zu und das Triebwerk ist sicher, um einfach den Einbruch des Umgebungsdruckes in die Vakuumkammer zu verhindern. Schon der Aufbau dieser 3 Meter Klappe, die man in einer kleiner einer Sekunde schließen kann, habe ich nur eine Firma hier in Deutschland gefunden. In Amerika werden solche Klappen noch bürotechnisch geschlossen. Mhm. Natürlich können Sie das nur einmal aktivieren. Anschließend haben Sie ein Problem, das wieder in Gang zu setzen. Ja, ja, ja. Von wo werden diese Versuche gefahren, kontrolliert, gesteuert? Gibt es da einen zentralen Raum oder ist das an jedem Prüfstand wieder repliziert? Nein, wir haben hier ein zentrales Gebäude im 8, von dem aus die Versuche sowohl am P5 wie auch am P4 gefahren werden. Wir können jetzt dann hingehen, da stehen praktisch die Computeranlagen und die ganzen Steuerungseinheiten. Das Gebäude selber ist natürlich bunkerartig gebaut, um dann bei einer Anomalie natürlich bestehen zu bleiben. Die ganzen Gebäude sind überdruckbelüftet, dass kein Gase eindringen können, also dass der Wasserstoff oder die Gase außerhalb bleiben. Wir haben also verschiedene sicherheitstechnische Randbedingungen, die man einfach sicherstellen muss. Und wenn, Sie hatten vorhin gesagt, ein Evakuierungsbereich von 500 Meter, das bedeutet, dass Sie da, ja, die Bürogebäude sind da außerhalb, oder? Ja, also das Gelände ist so aufgebaut, dass die Bürogebäude alle außerhalb sind und nur der Bereich der Prüfstände betroffen ist. Aber natürlich sind wir damit nicht in der Lage, 2 Großprüfstände gleichzeitig zu fahren, sondern wir fahren seriell. Wir haben auch praktisch auch nur eine große Versuchsmannschaft, die dann von Prüfstand zu Prüfstand geht, um auch hier die Personalkosten im Griff zu halten. Na gut, Sie haben ja gesagt, dass ein Großteil der Zeit für Auf- und Abbauen drauf geht. Dann ist es ja kein Problem, das zu koordinieren. Ja, genau. Okay, jetzt sind wir hier im Kontrollraum für P5, richtig? Ja, das ist jetzt der Kontrollraum von P5. Das sind jetzt gerade Prüfstandsaktivitäten zur Vorbereitung des nächsten P5-Versuches. Und ihr seht hier vorne praktisch die Kameraüberwachung des P5. Dann seht ihr die rote Lampe. Das heißt, zurzeit ist der Rechner aktiv und der ganze Prüfstand wird hier mit diesem Rechner kontrolliert und überwacht. Vorne wird das rote Telefon, der rote Knopf ist, sitzt normalerweise der Versuchsleiter, der den Versuch dann von dort aus freigibt. Wir sehen auch die ganzen Schlüsselschalter. Erst praktisch, wenn es ernst wird, werden gewisse Ventile freigeschaltet. Vorher sind die gesperrt über Schlüsselschalter, dass die Sicherheit gewährleistet bleibt. Auf der linken Seite sind die Kontrolleinrichtungen für den Sauerstoff. Rechts die Kontrolleinrichtungen für den Wasserstoff, in der Mitte des Triebwerks. In der hinteren Reihe haben wir hier Feuerlöscheinrichtungen, Monitore, Gaswandanlagen und auch die Verbindung zur Zone, wenn jetzt ein Transfer gemacht wird und dergleichen. Im Moment sehen Sie, der Prüfstand ist geräumt. Es sind gerade Anlagenaktivitäten, die von hier aus quasi durchgeführt werden in Vorbereitung des Versuches. Was muss man da typischerweise machen, um einen Versuch durchzuführen? Wie läuft das typischerweise ab? Also typischerweise, wir haben jetzt das Triebwerk integriert, dann gibt es die ganze Funktionscheck über die Tage, bis alles steht. Und am Versuchstag selber wird morgens ein sogenannter Essai General, also ein genereller Versuch gefahren, bei dem geprüft wird, ob alle Ansteuerung, alle Signale, alle Funktionen gewährleistet sind. Mit ihr wird sorgfältig ausgewertet. Anschließend darf man nichts mehr ändern, weil nach diesem Essay General muss genau so auch wieder Versuch gefahren werden. Sollte man Sequenzen ändern oder irgendwelche messtechnischen Seiten, muss man wieder einen Versuch fahren. Das ist also die letzte Validierung für den Versuch selber. Der wird dann auch von unserem Auftraggeber gegengecheckt, freigegeben und dann wird quasi Versuchsvorbereitung, das heißt evakuieren, Sicherheit aufbauen. Dann wird mit der Abkühlung angefangen, wenn der Prüfstand kalt ist, wird das Triebwerk abgekühlt. Wenn das Triebwerk kalt ist, kann das gezündet werden aus der Sequenz heraus. Der Heißlauf selber ist natürlich dann vollkommen automatisch überwacht. Und am Ende vom Versuch muss man den Prüfstand wieder inertisieren, also alle wasserstoffführenden Leitungen wieder in inerte Gase bringen. Also meistens in gasförmigen Wasserstoff, dann vielleicht in Stickstoff oder in Helium. Man muss ja aufpassen, dass immer im Bereich des flüssigen Wasserstoffs keine anderen Gase sind, die einfrieren würden. Und wie lange läuft dann typischerweise so ein Versuch? Ich habe schon gesagt, der läuft, also die eigentliche Heißphase, wie Sie sagen, läuft ungefähr 10, 11 Minuten. Ja. Wie lange dauert das von diesem Essay General bis zur Inertisierung? Ja, also wir kommen in einem Versuchstag zurecht. Meistens ist die Zündung mittags so 2, 3 Uhr und bis abends um 5 Uhr, 6 Uhr sind wir eigentlich wieder durch. Okay. Gut, damit haben wir die wesentlichen Bestandteile gesehen. Wir haben hier sicherlich noch irgendwelche Werkstätten und Treibstofflager. Ja, wir haben alles Mögliche hier, die halt praktisch zur Infrastruktur dazugehören, um solche Prüfstände zu betreiben. Genau, aber ja, das gucken wir uns jetzt nicht mehr genau an. Insofern bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich fürs Mitmachen, dass ich die Zeit genommen habe. Ich fand es interessant und wenn es die Hörer nicht interessant gefunden haben, dann melden sie sich üblicherweise. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier mal wieder unser Gelände näher zu bringen, weil wir natürlich daran interessiert sind, an der Begeisterung, an der Interesse für diese Antriebe, von dem leben wir auch. Ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, Begeisterung hilft auch bei der Mitarbeitersuche. Ja, genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei Klaus Schäfer, dass er sich die Zeit genommen hat und ja, um mir das alles zu zeigen und Rede und Antwort zu stehen. Ich bedanke mich auch bei Henning Krause, der mir wie üblich beim DLR geholfen hat, das Ganze einzufädeln. Wir haben übrigens in nächster Zeit noch ein paar weitere Episoden rund um Raum und Luftfahrt geplant. Surprise, surprise. Ich werde morgen, also aus Sicht des Tages, an dem ich das hier spreche, eine englische Episode über Apollo aufnehmen und zwar eine relativ unkonventionelle. Da wird ihr euch, wird sehr cool, gibt es ein ganz klasse Buch, How Apollo Flew to the Moon, sehr detailliert. Und ich habe demnächst geplant, noch eine Episode über die Ariane zu machen, auch nochmal mit Kollegen vom DLR. Außerdem ist was geplant über Düsentriebwerke. Die muss man ja auch mal vernünftig erklärt kriegen. Jo, und dann wird es wahrscheinlich wieder eine Reihe von Episoden geben, die weniger mit Luft- und Raumfahrt zu tun haben. Ich will das hier nicht zum reinen Luft- und Raumfahrt-Podcast werden lassen, auch wenn mich die Themen offensichtlich interessieren. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.